Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Huhu, ist da jemand? And I will always love you. Ich sehe gerade hier das IT-Admin-Büro. Das ist ja sehr schön. Ja, Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ich bin extrem verwirrt. What the fuck? Es ist immer wichtig, dass die Sprachqualität in der Luftaufsichtsbaracke auch den Gegebenheiten angepasst ist. Wenn er auf seinem Schiffspunkt ist und gerade in seinem Flieger 200 Meter über dem Boden unterwegs ist, dann hört sich das nun mal so an. Alter, das ist so ekelhaft. Das ist ja richtig räudig, Tim. Ja. Wo hast du denn das her? Das kannst du einfach also umstellen. Was Besseres habe ich ja noch nie gehört. Geil, oder? Wir sollten eine ganze geil. Folge so aufnehmen. Oh ja, lass uns die ganze Folge so aufnehmen. Ja, also wir sind heute hier live bei Henning am Luftaufsichtspunkt, beziehungsweise die Luftaufsichtsbaracke, weil es ist ziemlich eklig hier drin. Ja, die Akustik, die ist nicht ganz so perfekt hier, aber wir fühlen uns hier trotzdem wohl. Das hört sich echt scheiße an. Also, ja, ein bisschen. Oh, aber wenn halt jetzt, weißt du, wenn jetzt auch noch gerade hier bei mir fährt ja öfter mal eine Straßenbahn hoch, denkt man halt wirklich, dass hier jetzt gerade irgendwie ein Flugzeug vorbei ist, ne? Dass ich hier gerade wirklich im Luftverkehr unterwegs bin. Channel ich glaube, ich mache jetzt mal schnell das Fenster auf, weil so alle 10, 20 Minuten kommt ja wirklich dann Straßenbahn vorbei. Und dann machst du... Ohne Scheiß, es wird für den Ostpott immer besser. Bei mir fährt ständig die Feuerwehr, Krankenwagen oder Polizei vorbei, bei dir ständig eine Straßenbahn. Bei mir noch nichts. Bei mir gehen tagsüber ab und zu so ein paar Kinder unten lang und hören 187 Straßenbahnen, aber. Nice, Scheiße. Ah, du wohnst in Halle, ne? In Bernburg, also in der Nähe von Halle. Bernburg, stimmt, das war's. So ein bisschen, ja, warte mal, wie weit ist das? 30 Kilometer, also nicht so weit. Ah, okay, krass. Ja, gut, das ist echt. Aber mein Vater kommt aus Halle. Hm. Oder ich habe da Familie auf jeden Fall. Alles klar. Da weiß ich Bescheid. Ja. Ja, das geht, Henning. Hast du Arbeit geschafft für heute? Ja, die Arbeit für heute geschafft. Habe erfolgreich noch nichts getan. Ach du, du musst ja noch quasi die Schlafgelegenheiten für deine Gäste vorbereiten, oder was? Ja, angeblich. Aber... Wie kommen da? Ah, nur 5. Okay. Vor allem in einem WG-Zimmer. Total geil, Mann. Tralala. Alles klar. Wie groß ist dein WG-Zimmer? Das ist gigantisch. Nee, eigentlich nicht. Also es ist 20 Quadratmeter groß oder so. Das geht aber. Naja, gut, für 5 Leute vielleicht dann nicht. Aber. Zum Schlafen ist es in Ordnung. Und die Sache ist, ich habe meine 2 Mitbewohnerinnen gefragt. Einmal den Karl und einmal die Lou. Und die würden beide ihr Zimmer zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kann da noch... Lou hat mir ihre andere aufblasbare Matratze zur Verfügung gestellt. Da können dann auch 2 Leute pennen. Dann pennen, weiß ich nicht, 3 oder 4 Leute bei mir im Zimmer und dann die anderen. Einem der anderen Zimmer von meinen Mitbewohnern. Das geht vollkommen klar, das ist in Ordnung. Warte mal jetzt kurz. Tim, kannst du das bitte wieder umstellen, Alter? Hör mal, wie hört man mich immer noch so? Oder? Also ich höre einen Andi und ein Tim ja jetzt nicht mehr so, ne? Nee, echt? Ganz normal? Nee, ich höre euch ganz normal. Ja, ich höre auch alles ganz normal, weil ich habe jetzt sogar auf noch bessere Qualität gestellt. Warte mal, muss ich mal kurz reconnecten. Warte mal, bis gleich. User disconnected from your channel. Das bedeutet ganz einfach, dass der Andi... dass der Andi der Einzige ist, der wo gerade noch in der Henning Luftstützpunkt Baracke sitzt. Ja. Ja, ist halt User wirklich joined so. Your channel. Hallo? Hallo? Okay, ich weiß nicht, vielleicht liegt's an mir. Okay, jetzt ist vielleicht was mit dem Headset, wer weiß. Naja, oder allgemein mein Internet rumspacken. Ist eigentlich das offizielle schon online? Nice. Das ist das offizielle neue Bild? Ja, ja, vom Ostport, das bearbeitete. Es ist eigentlich noch dasselbe. Oh. Aber, ach so, das andere, nee, das habe ich noch nicht online gestellt. Das wollte ich mit der neuen Folge dann quasi. Nee, das kannst du ja auch dann erstmal so, machst du dann wieder, wie du lustig bist. Ja, oder ich mache es vorher so super mega fancy. Ja, wir haben uns jetzt sowieso dazu entschlossen, die Folgen ab jetzt zu schneiden. Oh ja, das ist eine Idee. Ah, okay. Ja, sicher doch. Also Leute, jetzt mal ein kleiner Fun-Fact am Rande. Es ist eine absolute Scheißarbeit, diesen dreckigen Podcast zu schneiden. Aber weil ich euch liebe, mache ich es trotzdem. Ah, okay, gut. Und über was habt ihr euch schon so alles unterhalten? Was ist schon alles drin? Eigentlich nur Nee, also wir haben heute Vormittag hat Andi einfach nur gestreamt und ich habe den ganzen Scheiß die ganze Zeit halt aufgenommen, was er gelabert hat, und dann habe ich alle besten Ausschnitte rausgenommen und die in eine Datei gepackt und da ist der übelste Abfall rausgekommen. Ich kann dir das gleich mal schicken. Ich habe ziemlich oft rumgeschrien, weil ich Dark Souls gespielt habe. Ah, verstehe. Also, ja, nice. Keine Ahnung, bei mir war das gerade die ganze Zeit irgendwie so computermäßig und immer. Geil, der Andi ist der Einzige, der noch in der Luftaufsichtsbaracke gefangen ist. Oh, hol mich hier runter! Mayday, Mayday! Ja, irgendwie, keine Ahnung, das hat sich die ganze Zeit irgendwie so abgekratzt angehört. Aha. Ja, so halt wie vorher halt. Und dann hat es ja ausgeschaltet und dann war es weg. Also für Tim und mich. Außer bei mir. Ja. Deswegen dachte ich halt so, wollte ich mich da verarschen? Für technische Probleme nehmen wir innerhalb des Ostpods noch überhaupt keine Verantwortung. Von dem her. Ja, eben, das kommt halt noch vor. Ja, richtig. Weil wir müssen ja real stayen. und wenn wir da jetzt natürlich irgendwie nur alles perfekt zusammenschneiden, dann denken sich unsere 20 Zuschauer. Vielleicht sind es schon mehr mittlerweile. Es sind inzwischen mehr? Perfekt. Bestimmt. So halb Quedlinburg, also so alle, die so zwischen, sag ich jetzt mal, 1991 und 1900, weiß ich nicht, 96, 97 geboren sind. Genau. Die hören ja alle zu, so, ne? Ja, so, sehr gut, sehr gut. Ey, ich muss meine Leute aus Bayern noch mit dazu bringen. Scheiße, ja, eben, das sind doch vergessen. Viel mehr Leute. Ah, flexen. Wir kriegen das hin und ich habe mir mit Tim schon eine super Strategie überlegt beim letzten Mal, als ich bei ihm war, wie wir da richtig, richtig viele Leute reinbekommen. Jetzt kommt's. Ja. Nee. Also, ach so, Tim, hast du das noch nicht, Tim? Nee. Du darfst das erzählen. Ich wollte dir auch was überlassen. Okay. Ja, wie jetzt? Na gut, also pass auf, wir sind so am Balkon gesessen, dann ist uns erstmal der halbe Tabak weggeweht worden, weil der Wind halt übelst gegangen ist und hat also die komplette Scheiße bei Tim in die Wohnung rein. Aber nicht geblasen. Aufs Dach, oder? Nee, nicht aufs Dach, nicht aufs Dach. Okay. Und auf jeden Fall habe ich mir halt dann gedacht, also es gibt ja so Marken wie jetzt zum Beispiel Supreme, das sind ja extrem einfache Marken, weißt du, da ist ja nichts dahinter, also das ist, die Qualität von diesen Produkten, von diesen Kleidungsprodukten ist ja nicht besser, als wie jetzt von irgendwelchen anderen, sage ich jetzt mal von mir aus, teilweise Kick-Produkten. Also das ist nicht irgendwie hochwertiger, aber das kostet mehr, einfach nur wegen dem Namen und das wird aber auch so vermarktet, da war ja das Projekt dahinter von solchen Marken wie eben Supreme oder Obey, stimmt, Obey ist auch noch so eine Marke. Ja, ja. Die sind da beide ganz ähnlich gestrickt in ihrer Verkaufspsychologie, dass sie eben sagen, ja, wir haben eben diesen Namen und nur der Name wird da drauf gestrickt und dann schauen wir doch einfach mal, wie gut sich das verkauft. Und das ist einfach die komplette Verkaufsstrategie. Und hier wird es einfach auch so gemacht. Wir haben uns eben überlegt, ja, insgesamt habt ihr ja jetzt schon, also circa 4 Stunden beste, in Anführungszeichen, Unterhaltung geliefert. Die ist ja schon da, die gibt's ja schon. Und dann kannst du vergleichen. Du musst einfach nur richtig stupide und richtig trocken die ganze Zeit irgendwelche Vergleiche ziehen, von mir aus mit einem Film. Harry Potter dauert irgendwie 2,5 Stunden, weißt du? Und da kommt die ganze Zeit nur irgendwie ein Fantasy-Rotz und sowas. Aber bei uns, da kannst du dich über intellektuelle Themen informieren und da 4 Stunden, weißt du? Und wenn du das vergleichst, Harry Potter 2,5 Stunden, Ostpod insgesamt jetzt schon über 4 Stunden. Und das wird ja auch immer mehr und mehr, Leute. Da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Muss einfach die ganze Zeit nur immer jede Menge richtig rotzige, ekelhafte, dreiste Vergleiche bringen und damit quasi die Marke Ostpod pushen. Das heißt, es geht hier wirklich mehr ums Flexen, als darum, tatsächlich gute Qualität zu machen. So, die Qualität, die darf so bleiben. Das ist vollkommen in Ordnung. Es geht darum, wie man das Ganze vermarktet. Und wir haben uns gedacht, das ist die absolute Wahnsinn-Super-Idee. Tim, das ist echt nicht schlecht, ja. Ja, das ist, nee, doch. Aber ich bin schon der festen Überzeugung, dass du auf jeden Fall der Sprecher für diese Spots wirst, Alter. Ja, der Marketing-Manager quasi. Ich bring das durch. Tim hatte ja dann auch noch, das kann ich ja dann immer mal wieder promoten zwischendurch, dass ich das wirklich nebenbei, aber ich muss das ganz, egal wer das von uns macht, aber der muss das so trocken und so stumpf daherbringen und danach auch wirklich schauen, dass er eben dabei auch wirklich nicht lacht. Das muss richtig ernst rüberkommen. Und das kann nur Tim. Okay, gut, dann mach das. Nee, das kann Henning auch. Wir brauchen Vita-Cola-Werbespots. Wir brauchen so, ja! um euren alten Kanal quasi rein. Ich habe mir beim letzten Mal mit Tim genug Videos angeschaut, um, sag ich jetzt mal, den Flair von diesem ganzen Channel einzufangen. Ja. Und was die ganze Sache auf jeden Fall braucht, ist definitiv wieder Cola-Werbespots, also immer mal wieder so einfach nur kurz mit rein so und die heutige Ausstrahlung von diesem Podcast Ostpod wurde gesponsert von Vita Cola. Ganz einfach, ganz stupide. Weiß nicht, am besten am Anfang oder am Ende der ganzen Sache. Vielleicht auch nochmal ab und zu ganz penetrant so zwischendurch. Ja, wirklich mittendrin. Von mir aus auch nach jedem Thema so ganz kurz, damit es auch so richtig schon auf die Nerven geht, weißt du? So, keine Sorge, damit werden wir unsere Follower auch nicht vergraulen, weil das... Die haben schon den gleichen Humor. Also ja, genau. Ja. Das wird da ja auch aufgenommen. Und wir brauchen natürlich auch noch ein paar Gastauftritte. Ich hoffe... auch, dass der gute Uli irgendwann mal wieder von seinen Reisen zurückkommt. Ja, ich weiß, er ist noch nicht mal einen Monat unterwegs, aber trotzdem. Ja, Uli! Das wird schon ein bisschen dauern. Uli, wenn du wieder da bist, meld dich doch mal, komm doch mal vorbei. Ja. Wir brauchen jemanden, der Vita-Cola sponsort. Ich meine. Das war so geil, wie er die Vita-Cola beworben hat in dem einen Video. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Der hat das ja auch echt gut gemacht. Ja. Der hat das noch ja ein bisschen auch mit Musik untermalt und so. Ja, stimmt, genau. Ich habe euch ja dann zugehört. Ich habe euch ja, also Andi und Uli, da zugeschaut, wie ihr irgendwie Gitarre geklimpert habt. Ich ja weniger, ja. Genau, Die Jam-Session, das war ja brutal gut. Ja. So, der Herr Hieseler ist ja die ganze Zeit weggebrochen. Ja, Tim, der hatte da irgendwie gar keinen Bock. Ich war depressiv. Ja, okay. Ja. Dieses Wort, was du erfunden hast, Tim. Bitte? Excuse me? Ich habe gar nicht gewusst, dass Depression ein erfundenes Wort ist. Dreh mir jetzt erstmal eine Kippe. Aber wie übersteuert? Das Geräusch, das kenne ich doch. Das hat mich gerade getriggert, das Geräusch, Henning. Ach so, ja, okay. Oh nee, bitte. Aber mach jetzt keinen Kaffee, oder? Nee, er hat gerade eine Zigarette gestoppt. Das ist von meinem Yu-Gi-Oh! Starter Pack. Ja. Welches ist das von Seto Kaiba, oder? Ich kann dir sagen, von wo? Von Gizi und Winston. Wow. Warte. What? Ja, warte, Winston. Winston und Gizi. ATK 3500. Warte. Div 2400 und Effekt nach 10 Jahren jeden Tag 10 Kippen kriegt man Lungenkrebs. Ja. Na, Andi, wusstest du das nicht, dass man als Raucher viele Special Vorteile hat? Ja, die Abilities, ganz genau. Kann die mal jemand aufzählen, wie zum Beispiel. Nee. Super Lungenkraft. Super Lungencancer. Nee, hast du dir nicht mal die Bilder angeguckt, die da drauf sind? Die verraten dir, was in der Packung drin ist. Aber warte mal, ist es nicht eigentlich so? Guck mal, wenn ihr jetzt so übelst viel Teer in eurer Lunge habt, ist die da nicht eigentlich super feuerfest? nochmal die Frage. Ja, weil. Ich war gerade. Der brennt ja nicht so schnell. Stimmt. Eigentlich. Ja, wir verflüssigen uns dann irgendwann. Boah, ja, stimmt. Ja. So liquid. Ja. Dann seid ihr zwei Pfützen oder was? Terliquid. Ja, Terliquid. Geil. What the fuck? Und ab und zu kann man sich auch mal eine Vita-Cola gönnen. Wie lange rauchst du eigentlich schon? Also, ja, Henning, ja. Also, ich rauche seit, weiß ich nicht, 5 Jahren jetzt? Fünf Jahre, würde ich sagen? Ja, gut, das geht ja noch. Tim raucht ja seit er hier ist, oder? Ach, Tim ist auch schon ein paar Jahre älter. Ja. Hä, was? Ja, siehst du, wie alt bist du eigentlich, Henning? Ich bin 23. Ja. Was, 3? Ja, gut. Also das ist jetzt nicht so viel älter, aber du weißt schon. Ne? Ja, eben. Tim ist auf jeden Fall mit Abstand der Älteste. Also, okay. Ja, ich bin der Älteste, ist okay. Du bist ein alter Sack, Tim. Ja. Andi, wie alt bist du? 24. 25 geworden. Ah, also einfach nur quasi. Ah, da ist sie ja. Da ist sie ja. Habt ihr sie gehört? Ja, Mann. Da ist jetzt gerade der Lufthansa Airbus 300 gestartet. Das war kein Scheiß. Ich war im Teamspeak, Kumpel Erik, mit dem ich auch manchmal zock. Und auch viel Quatsch. Und da bin ich gerade neu eingezogen in die WG. Und dann war es so, dass eben gerade die Straßenbahn wieder vorbei ist. Und der Erik hat mich halt von vorher noch übelst laut gehabt. Stimmt, das war im Discord. Und dann so, Alter, was war das denn? Alter, sag mal, ist bei dir gerade ein Flieger über deinem Kopf vorbei? Zockst du irgendwie auf dem Flughafen? Habe ich gesagt, nee, ich wohne jetzt einfach nur an der Straßenbahn. Was? Du wohnst in der Straßenbahn? Akzeptiere ich nicht. Das ist so geil, echt. Aber so richtig ernst, weißt du, so richtig. Ich finde es immer so schön, wie er mich einfach extrem oft einfach komplett falsch versteht und dann irgendwas in anderes hineininterpretiert und dann heißt es immer, akzeptiere ich nicht. Aber wohnst du im Erdgeschoss oder so? Oder warum ist das eigentlich da so laut? Erster Stock. Ja, okay, gut, alles klar. Das und das ist eine Hauptstraße. Und daher, wenn man die Fenster zu hat, dann hörst du echt wenig. Das ist echt gut abgedimmt, also gute Fenster. Aber wenn du halt offen hast, dann hörst du schon einiges. Also die Straßenbahn. Aber man gewöhnt sich auch, wie an alles, ne? Ihr wisst es ja, man gewöhnt sich an das Geräusch, definitiv. Man gewöhnt sich dran. Man hört es irgendwann nicht mehr. Nee, man hört das nicht mehr so. Oder man nimmt es einfach als... Also, das ist dann auch im Schlafrhythmus so, dass du davon nicht geweckt wirst. Das ist dann halt ein Feature einfach nur noch in der Wohnung. Ich glaube, ich habe sogar von der Straßenbahn auch schon mal geträumt oder so einen Traumübergang gehabt, dass ich quasi aufgewacht bin, dass ich quasi in dem Traum die Straßenbahn gehört habe, weil sie irgendwie dann drin vorkam, dann bin ich aufgewacht und dann ist sie gerade eben vorbeigefahren. Sowas kommt ja manchmal vor, ja, dass man solche direkt Traumübergänge zum Aufwachen hat. Bewusst ist mir das noch gar nicht so oft aufgefallen, aber immer, so alle paar Jahre mal habe ich so einen Traum, zum Beispiel von mir aus Sonnenstrahlen zum Beispiel, dass es halt auf einmal übelst hell wird in meinem Traum, weil alles komplett ausgebleicht weiß. Und wenn ich halt dann die Augen aufmache, strahlt halt die Sonne übelst bei mir ins Zimmer rein. Ich habe das öfters nur sonst mit dem Wecker, also dass ich quasi im Traum schon irgendwie den Wecker höre oder die Melodie davon. Und dann, ja, wenn ich aufwache, ist halt der übelste Gange. So. Was ich in den letzten 1-2 Jahren gemerkt habe, ist, dass ich meine innere Uhr, es ist so krass, wenn ich mir den Wecker um 9.30 Uhr stelle oder um 9 Uhr, dann stehe ich, beziehungsweise dann wache ich wirklich aktiv, wache ich 5 Minuten vor dem Wecker auf. Immer. Je nachdem, wie ich mir meinen Wecker gestellt habe, wache ich immer 5 Minuten vor dem Wecker auf. Das ist total interessant. Ganz selten, dass ich vom Wecker geweckt werde. Ich schaue dann so auf mein Handy. Ah ja, okay, 5 Minuten habe ich noch, bevor der Wecker klingelt. So. Ja, na, dann kann man natürlich auch schon aufstehen. So. Ja, keine Ahnung. Ja, finde ich ja cool. Aber wahrscheinlich, pass auf, wenn ich mir jetzt keinen Wecker stellen würde, dann ist es komplett random. Dann stehe ich um 8 auf, um 10 oder um 11, je nachdem. Aber wenn ich mir wirklich effektiv einen Wecker stelle, dann ist es meistens wirklich kurz, ein paar Minuten vor dem Wecker klingeln. Sorry. Voll gut, Mann. Ja, ne, besser als zu spät, ne? Ja, ne? Wenn du so 5 Minuten danach immer, wenn überhaupt. Du wolltest ja auch noch über Amazon reden. Ich habe da überhaupt nichts mitgekriegt, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Nein, das mit Amazon war dann einfach nur wieder so. Also, dass der Amazonas halt schon seit 3 Wochen brennt. So, da dachte ich, ach, der Amazonas brennt, Alter. Ich war jetzt ganz kurz, weil ich so, okay, also jetzt doch Amazon, nicht der Amazonas. Ja, nee. Ich aber auch. So Amazon brennt, scheiße, Alter. Wie soll ich mir denn in Zukunft meine Sachen bestellen? Ich bestelle zurzeit ungefähr jede Woche mindestens ein Produkt von Amazon. Das ist kein Scheiß. Also, von dem her, das wäre richtig madig, wenn Amazon jetzt brennen würde. Aber jetzt schon seit 3 Wochen, Alter. Wie viel Zeug hast du denn in deiner Bude, wenn jede Woche was Neues ankommt? Ja, vor 2-3 Wochen habe ich mir eben meinen Beamer bestellt. Dann habe ich mir ein AUX-Kabel bestellt, weil mir mein Mitbewohner seine geilen Teufelboxen zur Verfügung gestellt hat. Habe ich gemerkt, scheiße, AUX-Kabel ist nicht lang genug. Dann habe ich mir ein 3-Meter-AUX-Kabel bestellt, weil er benutzt die Dinger anscheinend ja nicht wirklich. Deswegen steht jetzt die Teufelbox die ganze Zeit bei mir rum. Finde ich voll geil. Benutze ich halt dann immer so ein bisschen als Kinoanlage. Ich lade euch auch alle gerne mal herzlich dazu ein, bei mir vorbeizukommen, einen Film zu schauen. Wie auch immer. Und gerne. Dann habe ich mir jetzt letztens, als ich bei Tim war, habe ich beschlossen, ich kaufe mir jetzt einen Werkzeugkoffer. Mhm. Ja, und den habe ich halt jetzt, weil unsere WG halt werkzeugmäßig so gar nichts da hat, habe ich mir gedacht, ey, so ein paar Grundausstattungsdinger, wie jetzt zum Beispiel, ein Hammer oder irgendwie so einfach ein paar Zangen, ein paar Schraubenschlüssel, sowas halt. Gebrauchen kann. Auch ein paar Nägel, weißt du, wirklich nur so für zwischendurch. Und da hat sich der von Mannesmann, ja, ist jetzt auch wieder quasi Schleichwerbung. Mannesmann, für 50 Euro kriegst du echt einen ganz ordentlichen Koffer, wenn du so arbeiten für zwischendurch. Weißt du, wenn du nur alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen mal, dann ist es das perfekte Werkzeug dafür. Wenn du jetzt irgendwie jeden Tag werkelst, ja, dann solltest du dir vielleicht schon überlegen, ob du dir ein bisschen hochwertigeres Zeug kaufst. Aber für mich und meine WG reicht es 100%. Haben auch gestern den Hammer schon ausprobiert. Witzigerweise hatte mein Mitbewohner Karl genau einen Nagel übrig, weil ich weiß nicht, Tim, warst du schon mal bei mir auf der Toilette? Nein. Im großen Bad mit Toilette waren so übelst hässliche Bilder von irgendwelchen Kerlen aus, was weiß ich, irgendwelchen Aftershave-Zeitschriften oder so. Mit irgendwelchen komischen Hairstyles und so, wahrscheinlich noch von den Mädels, die da früher gewohnt haben oder so. Und das hat mich eigentlich schon ewig angekotzt. Und der Karl hat gesagt, boah, ich glaube, ich habe da was gefunden. Ich poste das jetzt auch mal kurz in den Ostpod rein, damit ihr das mal sehen könnt. Das hängt jetzt bei uns im Klo. Das ist so geil, Alter. Ich finde das so gut. Mir taugt das übelst. Da hier, ich hab's mal reingeschickt. So sieht das jetzt aus. Süßwasserfische. Ja. Alles klar. Ihr müsst euch vorstellen, genau in dieser Toilette. Das ist ja mega gut. Ich habe so gefeiert, weil es, ich sag euch, das ist 10.000 Mal besser. Ich habe leider kein Vorher-Nachher-Foto gemacht. Aber da waren lauter so Plakate irgendwie nebeneinander, übereinander geheftet von irgendwelchen Dudes. Und das war einfach nur, Alter, nee. Da bist du teilweise auch echt nicht zum Pissen gekommen. Mein Paar hat sich schon die ganze Zeit sich beschwert, immer wenn er mal bei mir kurzzeitig zu Besuch war. So, ey, wann reißt ihr eigentlich endlich mal die Scheiße runter? Das passt ja überhaupt nicht hier rein. So, ja, da haben wir uns halt dann gestern, als wir so ein bisschen klar Schiff gemacht haben, haben wir dann beschlossen, ey, Mathis, ich glaube, ich habe da auch noch was für die Toilette. Und dann hat er eben dieses uralte Plakat, ich hab's dann auch rumgeschickt und dann wurde so gesagt, Alter, aus welcher alten Schulanstalt habt's denn das rausgeklaut? Aber mal so eine Frage, warum habt ihr Messbecher bei euch auf der Toilette? Das ist für die Natursektspiele, Alter. Genau, das ist für die Natursektspiele. Das ist es. Hat er mich durchschaut? Nein, das ist, glaube ich, Lou färbt sich immer irgendwie die Haare. Die Mitbewohnerin von mir. Und ich glaube, die macht das mit dem Messbecher oder so. Keine Ahnung. Farbe da immer anmischen. Warum nicht? Keine Ahnung, wie genau so, sie das. So, jetzt machen. Mal an alle Mädels, die hier so zuhören. Ja. Wofür braucht man einen Messbecher beim Haarefärben? Genau, Dinge? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich könnte es auch einfach googeln oder einfach Lou sagen. Die erzählt mir dann eine 10-Stunden-Geschichte darüber, wie das geht, ganz ausführlich und zu 100% akkurat. Aber es ist viel interessanter, euch da jetzt zu fragen. Die kann ja auch einfach den Podcast hören und selber antworten. Ja, stimmt. Sie kann auch gerne Gast sein. Gar kein Problem. Dann würde ich ja schon wieder Follower mit reinbringen. Das ist ja. Ja, nee, stimmt, das geht nicht. Das geht nicht, wir müssen ja auf unserer Basis bleiben. Aber sag mal, woher kennt ihr euch eigentlich, also du und Tim? Alter, du kennst die Geschichte noch gar nicht. Das überlasse ich jetzt aber nicht. Tim. Glaube nicht. Ich wollte ja Stuff für den Podcast lassen. Ja, das... Achso, du wolltest das für den Podcast... Ja gut, ist klar. Nee, dann darfst du jetzt auch gerne erzählen, wie das zustande gekommen ist. Weil ich habe definitiv meine Speak-Time jetzt schon erreicht. Ich werde... So, jeder kriegt jetzt bloß so ein Kontingent von, keine Ahnung, 10 Minuten oder so pro Folge. Das ist wie mit Serien. Wie nennt man das denn normal? Wenn bestimmte Schauspieler quasi eine bestimmte... Genau, Screentime nennt man das, genau. Ja, wie viel Screentime bestimmter Schauspieler in einer bestimmten Serie hat zum Beispiel. Und ich habe jetzt gerade beschlossen, dass meine jetzt eben gerade durch ist, auch wenn wir das jetzt Ganze ja noch nur per Audio aufnehmen und nicht filmen. Ja. Und deswegen würde ich sagen, Tim, du bist dran. Ich bin in der Reihe, okay, also hallo erstmal, Leute. Ich wollte euch darauf hinweisen, dass an so sommerlichen Tagen es auch mal sehr schön ist, eine leckere Vita-Cola zu trinken. Vita-Cola, ist es nicht dieses Getränk, was alle so gern trinken im Sommer? Ja, und ja, was so prickelnd ist und mit diesem extra Kick Zitrone, Alter. Wo ich gehört habe, dass es angeblich so viel besser schmeckt als alles andere, was man so im Sommer trinken kann. Ich hab auch gehört, auf jeden Fall, Mann. Ja, auf jeden Fall zu der Geschichte, wie der Henning und ich uns kennenlernten. Ja, also es begab sich zu einer Zeit vor etwa einem Jahr, also nicht ganz im Jahr, 10 Monate ungefähr, war ich auf einer Suche, nach mir selbst und nach einem neuen Wohnort, der nun Leipzig wurde und bevor dies geschah, musste ich erstmal eine Wohnung suchen, beziehungsweise zu der Zeit eine WG. Hatte dann auch relativ schnell eine WG-Besichtigung. Und ja, dort war es dann so, zu der Besichtigung, dass genau 2 Personen dort auftauchten. Das war einmal Henning und einmal ich. Doch so viele. Was? Doch so viele. Ja, also es war sehr begehrt, dieses Zimmer, weil es auch super toll war, 11 Quadratmeter Knast-Feeling. Für 180 Euro warm, Berliner Straße. Ach Leute, übrigens, falls ihr Bock habt, das Zimmer ist immer noch frei, also es ist noch zu vergeben. Warte mal, ist das nicht das mit ist das nicht die Wohnung von Al-Fadi und so? Ja, genau, von Al-Fadi und Mahmoud. Okay, genau. Und auf jeden Fall haben wir uns da halt das erste Mal gesehen so. Und dann war die Besichtigung irgendwann zu Ende. Wir sind halt beide zur gleichen Zeit wieder gegangen, laufen so die Straße lang. Und haben uns halt noch so irgendwie unterhalten und irgendwann war es dann so, jo, was machst du jetzt? Naja, ich chill jetzt hier noch ein bisschen rum, ich gehe noch ein bisschen durch die Stadt. Ach ja, ich auch. Und ja, irgendwie haben wir uns dann darauf geeinigt, dann irgendwie noch einen Kaffee zu trinken. Das hört sich jetzt ein bisschen nach einem Date an, war es aber nicht. War es aber tatsächlich. Und zwar haben wir uns dann auch im romantischsten Restaurant tatsächlich verabredet, während wir da auch zusammen hingegangen sind. Ja, und in Wirklichkeit hatten wir knallharten Analsex auf der Toilette, aber das wollen wir jetzt hier nicht so weit ausdehnen. Und das kommt jetzt, weil das Romantische an der ganzen Sache war, dass wir uns halt für unser erstes Date auch wirklich was Tolles ausgesucht haben, und zwar ein Kaffee bei Meckes. Das war das Restaurant zur Goldenen Möwe. Zur Goldenen Möwe, Alter. War schon spektakulär, wie wir uns kennenlernten. Und damals kannte ich ihn auch gar nicht unter seinem richtigen Namen Henning. Damals kannte ich ihn noch unter einem ganz anderen Namen. Ja, stimmt. Ja. Er hat das damals ganz schön verschleiert, das war echt ein Ding. Ja, weil ich ja allgemein in meinem Leben zu der Zeit noch sehr viel verschleiert habe. Das kommt ja jetzt alles erst, sag ich jetzt mal, so durch, sag ich jetzt mal, dass ich mich da auch viel mehr mit meiner Psyche wieder beschäftige. Und seitdem habe ich eben auch nicht nur meinen Namen geoutet, sondern auch vieles andere. Damals fing es halt damit an, dass Uli festgestellt hat, nochmal Grüße raus an Uli, wie ich eigentlich heiße. Und dann ist es mir halt wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich frage mich jetzt gerade bloß, wie das mit deiner Redezeit und so ist, weil irgendwie hast du die eigentlich überschritten. Wie höre ich dich ja schon wieder? Oh, fuck's sake. Entschuldigung, warte mal. Wo ist denn hier der Mute-Knopf? Ja, vielleicht können wir dir heute mal ausnahmsweise, weil du das erste Mal bei uns bist und auch in Zukunft bei uns sein wirst, da darfst du heute ruhig schon mal eine gesonderte Rolle spielen in diesem Podcast. Eine abgesonderte Rolle, alles klar. Ja, können wir auch rausschneiden, Tim. Ja, schneide ich raus, Alter. Schneide ich einfach direkt raus. Ist alles egal. So, also, wie wir im Skript sehen können, hat Mathe 70% der Audio-Chime eingenommen. Das schneiden wir raus. So am Ende heißt so, moin, bin der Henning. Ja, und der Rest geht halt dann irgendwie noch um den Amazonas und das war's dann auch. So 40 Minuten durch. Perfekt. Das wäre doch super. Halt echt. So, ja. Kurz, knackig. Vielen Dank auch an unseren Special Guest heute, Henning, dass er mit dabei war. Ja. Hatte nicht viel zu sagen, aber wir haben uns übelst gefreut, weil... Und es war live aus der Luftaufsichtsbaracke, Alter. Nee, das war ja... Nee, eigentlich aus dem IT-Admin-Büro, weil ich ja meine Psychosen hatte da gerade. Ja, stimmt. Ah, warum ist denn alles so laut und verrauscht hier drin? Ja. Ah. Da fällt mir gerade noch was anderes ein. Thema nebenbei. Ja. Was zu Rubrik, die ihr schon so ein bisschen unterbewusst gegründet habt, die ich jetzt einfach mal ganz bewusst hier nochmal aufstelle. Habt ihr gewusst, dass Matrix 4 offiziell angekündigt wurde? Habt ihr überhaupt Matrix-Teile gesehen? Ja. Nein. Beide? Habt ihr? Alle drei? Keanu Reeves damals in seiner Bestform, also jetzt wieder mit der John Wick-Reihe, aber eben, das war so die andere tolle Trilogie, sage ich jetzt mal, würde ich sagen, von Keanu Reeves und den Wachowski, damals noch Brüdern, inzwischen Schwestern. What? Ja, die haben sich ja, weiß ich nicht, halt Transgender oder. What? Ja, was? Soweit ich weiß, ja. Oha. Ja, nein, wirklich. Oh, ich seh's gerade. Was? Ja? Lana und Lilly heißen die, was? Ja? Okay. Ja, okay, gut zu wissen, na, schön. Da seid ihr jetzt wieder auf dem neuesten Stand, ne? Jetzt schon, ja. Ja, und ich wollte euch eben fragen, was ihr davon haltet. So, auch wenn ihr das jetzt von mir als erstes gehört habt, es wurde offiziell bestätigt, dass die Dreharbeiten 2020 für Matrix 4 anfangen mit Keanu Reeves, ganz normal in der Hauptrolle als Neo. Hopp oder Top? Finde ich top, aber ich weiß nicht, wo es weitergehen soll da, weil eigentlich war es ja abgeschlossen. Das, ganz genau, Andi. Das weiß ich auch. Die einzige Sache ist ja nur, ich meine, das Orakel war ja, glaube ich, ja, die alte war ja noch am Ende zu sehen. Und da hieß, oder war ja quasi in so einer Matrix-ähnlichen Welt. Ich weiß nicht, ob das da irgendwie wieder dann von vorne losgeht oder was. Ja, keine Ahnung, was sie denn aus der Geschichte machen wollen. Reboot wird's nicht, ne? Also das wird... Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn sie denselben Hauptdarsteller wieder reinbringen. Ja, okay. Das kann ich mir halt doch echt nicht vorstellen, dass die einfach mit demselben Hauptdarsteller, älter, nochmal einen Reboot machen. Das ist halt so, also ich meine, so, warum nicht? Aber ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ich hätte es mir vorstellen können, wenn es andere Schauspieler sind. Ja. Die Sache ist die, was halt ich weiß, ist, dass die Wachowskis schon immer Themen behandelt haben, die, sag ich jetzt mal, ein bisschen tiefer gehen. Sag ich jetzt mal, die Matrix sozusagen als der Ausbruchspunkt aus dem Leben, dass man, sag ich jetzt mal, sonst so gewöhnt ist, was so ein bisschen auch so eine Anspielung auf, ja, wirklich die Gesellschaft ist, wie es halt tatsächlich läuft und auch damals eben schon lief. Nur eben dann mit Science Fiction dargestellt, um dann halt eben auch noch ein bisschen Popcorn-Kino zu bieten. Also das war halt so perfekt so aus psychologisch-philosophischen Film und eben hochgradigen CGI Science Fiction. Die Bullet-Dodge-Szene, die Bullet-Dodge-Szene zum Beispiel. Genau. Ja, alles Mögliche und einfach, sag ich jetzt mal, Reality-Bending quasi, also die Realität sozusagen einfach dehnen und selber sozusagen, ja, bestimmen, was letzten Endes passiert. Also wie du zum Beispiel mit Schwerkraft arbeitest, gibt es Schwerkraft überhaupt? Gab es ja viele Szenen, wo da sozusagen ein bisschen so hinterrücks so das Ganze hinterfragt wurde. Und ich fand die Thematik in Matrix 1 einfach recht geil. Und für mich waren aber eben dann Matrix 2 und 3 einfach nur Fortsetzungen, während die Thematik ja schon durchgesponnen war im ersten Teil. Deswegen hätte ich jetzt persönlich von mir aus auch sagen können, man möge mich dafür hassen, aber ich persönlich hätte den ersten Teil so stehen lassen können. Und Revelation und Reloaded hätte es für mich nicht gebraucht, muss ich sagen. Oder Reloaded und Revelations, ich weiß jetzt die Reihenfolge nicht mehr. Ja, das kriege ich auch nie zusammen. Spielt jetzt auch gar keine Rolle. Mir persönlich geht es um den Punkt, dass Matrix halt einfach für mich nach dem ersten Teil in der Hinsicht, was die Thematik angeht, was die zwei Regisseure damit ausdrücken wollten, Das haben sie ja da schon getan. Und der zweite, dritte hat einfach nur, sag ich jetzt mal, die Story an sich, wie es innerhalb der Matrix weitergeht, weitergesponnen. Aber es war jetzt nicht wirklich irgendwie, dass du dir gedacht hast, so, holy shit, Alter, wow, wer hat sich denn das ausgedacht? Was für irgendwie ein krasser Storystrang. Also ich fand, muss sagen, ich fand Reloaded und Revelations wesentlich schwächer. Einfach nur deswegen, weil es halt nur Fortsetzungen waren, die aber keine neue Thematik aufgebracht haben. Es war ja immer noch dieselbe im selben Universum. Und das ist eben die Sorge, die ich persönlich jetzt noch in Matrix 4 habe. Dass sie wieder das Gleiche machen? Ja, was? Das ist eben, das, ja, naja, dass es halt einfach eben eine weitere Fortsetzung wird, wo aber eben nichts Neues, Tolles gebracht wird. Wie zum Beispiel in Sense8, auch eine ganz tolle Serie von eben einer der Wachowski-Schwestern, wo es im Grunde genommen darum geht, dass 8 Menschen auf verschiedenen Teilen der Welt eben miteinander verknüpft sind, über ihren Geisteszustand quasi und sich gegenseitig in brenzligen Lagen und Situationen aushelfen können. Der eine ist zum Beispiel verdammt gut irgendwie im Kämpfen, weiß ich nicht, der andere ist besonders gut im Schauspielern oder eben sehr empathisch oder sonst irgendwas und können sich da gegenseitig aus missligen Lagen irgendwie raushelfen und das ist halt echt gut gemacht worden. Und ist halt an sich eine Story zu empfehlen, wer es noch nicht geschaut hat, Sense8. Ja, kannte ich noch nicht. Mindestens cool, genau, fand ich persönlich mindestens genauso geil. Gibt es 2 Staffeln von und einen abschließenden Film, sollte eigentlich ursprünglich mal eine 3. Staffel werden, haben sie dann aber doch beschlossen, dass sie das Ganze bei einem Film lassen, weil die Produktionskosten im Verhältnis zu den Zuschauerzahlen einfach zu hoch waren. Deswegen hat man sie mehr oder weniger nach der 3. Staffel abgesetzt. Die Fans haben da aber ganz viel für getan. Und ich habe mitgekriegt, dass eben dann, ich glaube, irgendein großer Porno... What? Ja, doch, kein Scheiß, kein Scheiß. Okay. Irgendein großer Pornovertrieb hat gesagt, nein, wir wollen, dass Sense8 weitergeht. Und dann gab es da irgendwie riesige Spendensammlungen und dann wurde immerhin noch ein abschließender Film, um die Story zumindest halbwegs zu beenden, gemacht. Aber Staffel 1 und 2 fand ich persönlich schon recht stark. Also kann ich nur empfehlen. Und ist, wie gesagt, auch von dem Wachowski. Ist für mich halt jetzt gerade dieser Vergleich zu eben der Matrix-Reihe, diesen bald 4 Filmen, dass es natürlich wieder eine neue Thematik ist, aber bei Matrix 4 frage ich mich halt, ob das halt jetzt einfach nur ein ganz normaler Science-Fiction-Film wird oder ob der auch wieder Tiefe hat, so wie eben andere tolle Thriller, wie zum Beispiel Fight Club oder Seven oder eben Matrix 1, was man zu der Zeit eben so auf die Art und Weise von der Geschichte noch nie gesehen hat. Deswegen hat sie so eingeschlagen. Deswegen war ja auch nur der erste so die absolute Überbombe. Das stimmt, die anderen, die waren nicht so ganz erfolgreich. Nein, waren nicht so. Sie nicht. Ganz, ist ja ganz klar, weil das Ganze war ja auch schon durch im ersten Teil. Es wurde ja, es war ja auch ein langer Film. Matrix war ja auch ein langer Film. Von dem her wurde ja, dachte nur, das hätte ich, also ich hätte halt nur gesagt, so, also ich würde halt sagen, für mich wäre es halt top, aber. Ja, wie du schon sagst, das Problem ist, was wollen die da noch machen? das weiß ich halt eben nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel sehr zufrieden mit der John Wick-Reihe, weil John Wick versucht ja gar nicht tief zu sein. Das ist ein knallharter Action-Blockbuster mit vielen tollen Kampf- und Schusseinlagen und toll choreografiert. Und Keanu Reeves gibt wirklich alles und macht ja auch viele seiner ganzen Stunt-Sequenzen selber. Hm. Und top-notch. Also von mir aus, wenn die so geil sind wie der 3., 2. und der 1., ich fand sie alle geil, dann können sie von mir aus noch ewig so weitermachen. Das ist mir scheißegal. Aber, aber Matrix ist mir ausgelutscht. Das ist halt so die Sache, die ich meine. So, das Universum von John Wick können sie mit ihrem Geheimbund da geht bestimmt noch einiges. Da kann man bestimmt noch viel mitmachen und so. Das ist cool. Da schauen sich die Leute. What the fuck? Leute, ich muss euch mal kurz unterbrechen. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr da redet, weil ich das alles noch nie geschaut habe. Alles klar, Tim. Matrix 1 geguckt? Ich habe gar keinen Matrix-Film geguckt, ne? Das ist nicht dein Ernst, Alter. Weißt du was? Keine Ahnung, ich bin nie dazu gekommen und hatte auch nie das Bedürfnis. Du kommst demnächst vorbei und dann schauen wir uns Matrix mit meiner fetten Teufel-Boombox XL, die ich mir gehört. Das klingt nach einem Plan. Flexing, kommst du vorbei und das ist auch kein Witz, sondern du kommst wirklich vorbei und dann schauen wir uns Matrix einfach mal an. Dann kannst du immer noch... Okay. Glaube ich dir das klar. Ich wollte euch aber nicht aus diesem tollen Filmthema rausreißen, aber ich höre die ganze Zeit nur Matrix, irgendein Regisseur, wie auch immer. Ja, Witcher wär so das nächste. Da bin ich schon übelst gehypt. Ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Der Trailer war sehr cineastisch, sehr Hollywood. Und er hat für mich jetzt noch nicht so ganz das typische Witcher-Flair, das ich jetzt so gewohnt bin, eingefangen. Es war bombastisch, der Trailer war gut gemacht, alles picobello. Ich will jetzt hier auch nicht den super Hardcore-Kritiker rausdrängen lassen. Ich sag einfach, mich hat noch nicht der Hype gepackt. Ich lasse mich durchaus von vielen Sachen hypen. Jetzt spezifisch bei Witcher, das ist schon eine ganz bestimmte Art von Atmosphäre und die hat halt eigentlich nicht so viel jetzt mit diesem typischen. Der Trailer war halt einfach so sehr auf Blockbuster gemacht, für mich persönlich. Ja, ja. Und das hat mich so mittelmäßig angesprochen. Aber ich meine, hey, ich habe Netflix, ich schaue es mir auf jeden Fall an und dann sehe ich weiter, weil der Trailer kann ja auch einfach nur. Genau wie im Allgemeinen der Ostpod zum Flexen nur gemacht worden sein, damit sich die Leute, die wo mit Witcher nichts am Hut haben, sich das Zeug auch ansehen. Werden. Ja, weil die wo Netflix haben und sowieso schon im Witcher-Universum drin sind und wenn sie auch nur den dritten Teil gespielt haben, dann. Die gucken es eh. Ja, die schauen eh rein. Und wenn sie nur reinschauen, die schauen eh rein. Die wollen das mal sehen. Total egal, ob die das jetzt gut oder schlecht finden, aber die werden immer reingucken, da bin ich mir sicher. Vielmehr schätze ich mal, dass das vielleicht der Grund ist, warum sie jetzt spezifisch den Trailer auf die Art und Weise dreht und geschnitten haben. Es kann ja echt gut sein, dass die Serie insgesamt dann auch ganz anderen Flair versprüht. Das Einzige, was mich nur gestört hat, war, dass Geralt eine zwei Schwerter hat. soweit ich weiß, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, du. Jetzt kommt's. Frage an alle diejenigen, die die Bücher vielleicht gelesen haben von der alten Hexerei. Ich habe mal gehört, dass der gute Geralt nur ein Schwert mit sich trägt. Oh. Aber vielleicht ist das auch absoluter Bullshit. Und ich habe das irgendwo wieder aufgegriffen in irgendwelchen Comments auf YouTube und da wird eh nur Scheiße verzapft. Außer natürlich unterm Ostpod. Da ist alles picobello. Das stimmt. Ja. Und bei Vita-Cola. Genau, alle die auf nicht lachen trinken, an die. Nee. Ah, fuck, ich muss rausschneiden. Verdammt. Ja, nee, stimmt. Vita Cola ist, alle, die das trinken, die wissen natürlich auch immer mehr und erzählen. Bei Lügen darf man nicht sagen. Und Leute, falls es jetzt schon etwas spät ist und ihr hört diesen Podcast, es gibt jetzt auch Vita Energy. Da muss ich aber auch ernst sagen, übelst lecker. Wenn vielleicht ein bisschen viel Zucker drin oder so, aber super geil. Soll ja wach machen. Vita Energy. Da gibt es ja jetzt auch mehrere Sorten schon. Angefangen hat es ja mit Rote Traube Akai und dann das andere. Scheiß. Orange und jetzt gibt es noch Apfel Kiwi und noch irgendeinen Geschmack. Warte mal. Ja, Leute, ich sehe es auch gerade hier. Interessant. Ja, ja. Waldbeere, Kiwi, Pfirsich. Gibt es auf jeden Fall im Kaufland, also im Kaufland kann man es kaufen und ich glaube Edeka auf jeden Fall. Mango und dann kommen diese ganzen Arzneipackungen, Vita Sprint Pro Energy. Das hat dann aber schon alles nichts mehr mit dem Vita, das wir jetzt meinen. Genau fünf Sorten gibt es, also Rote Traube Akai und Pfirsich Passionsfrucht, das waren die ersten beiden. Und dann Mango, Orange, Waldbeere, Aronia und Kiwi Apfel, genau. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mal so überlegt, mir ist Vita Cola, ehrlich gesagt, im Westen, ich komme ja aus Bayern, ist mir das nie so aufgefallen. Da gibt's das auch nicht wirklich. Nee, da gibt's mein das Bruder, auch nicht wirklich. Das kann sein, ich bin mir echt nicht sicher. Also mein Bruder wohnt jetzt schon seit, muss ich kurz überlegen, locker 15 Jahren in Hannover. Oh, und okay. In Hannover findet er das auch nicht. Also er kann es bestellen, wenn er in den P geht und sagt, hier, er möchte, aber er muss dann schon wenigstens zwei Kisten halt abnehmen von Vita Cola. Der muss dann die da anmelden, bestellen, dann bestellen die das und eine Woche später kann er es dann abholen. Aber so im Sortiment haben die das nicht. Also, ja. Krass, halt wirklich großartig in den neuen Bundesländern, sage ich mal, wo es vertreten ist. Witzig. Boah, ja, aber stimmt. habe jetzt gerade Hannover eingegeben. Ja. Was eine hübsche Stadt. Hübsches Städtchen. Also rein von den Bildern, die wohl jetzt hier so gezeigt werden. Ich habe Hannover auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass diese Stadt überhaupt existiert. Welche Stadt leider hässlich ist, Entschuldigung für alle, die zuhören, Wolfsburg ist echt nicht schön. Wolfsburg ist so eine richtig kalte Stadt, nur Industrie, alles neu gebaut. Ich meine, die Stadt gibt es ja auch erst seit 45, aber... Was war denn gleich 45? Hm. Na, ich meine, vorher hieß ja Wolfsburg auch nicht Wolfsburg, sondern es war nämlich, Stadt des Kfz-Wagens, Lechdorf oder sowas? Blechdorf ist ja eigentlich der Teil, ja. wo ich auch gearbeitet hatte zwischendurch mal. Das ist eigentlich nur so der Eingang von Wolfsburg und dann... Wikipedia. Gucken wir mal ganz kurz. Wolfsburg. So hieß damals Stadt des KDF-Wagens. F. Hallersleben. Ja, genau so. So hieß die Stadt. Oh Mann. Ja, 1938, so lange gibt es. Keine Ahnung, warum genau diese Zeit, aber... Ist dir eigentlich was passiert, wenn man das VW-Logo ganz schnell dreht? Nee. Dann hebt man ab. Gut, dann weiß nicht, ob ich das so reinbringen sollte. Was hat mit der Zeit 1938 zu tun, auf jeden Fall? Wie es dann aussieht in der Drehung. Ja, ja. Das war, ist da das Empire State Building gebaut worden? Ah, nee, ich glaube, das war früher. Ja, doch, so ähnlich, Ich habe gerade Tim Hieseler eingegeben und tatsächlich, wenn du ein bisschen runterscrollst, kommst du auf ein Bild vom Ostport. Voll geil. War leer. Was, bei Wikipedia? Nee, bei Google meine ich. Ja, bei Google, wenn du ein bisschen runterscrollst. Aber ich habe schon echt überlegt, ob ich den Ostport bei Wikipedia eintrage, Alter. Oder zumindest bei Stupedia. Ja. Ja. Ja. War das nicht dieses Kind, das irgendwie... Crack Baby Basketball, Alter. Ja, was Basketball übelst gegen das Gesicht bekommt. Ja, ich fand es so cool. Als allererstes habe ich die Version mit den Schaufeln gesehen. Ich fand die super lustig, weil ich so dachte, Alter, kriegt die kleine Rotzgöre dann zwei Schaufeln ins Gesicht und alle die einzige Reaktion ist so, yeah! Meine Schaufeln direkt ins Gesicht. Ja, so, nee, zwei Spaten. Das ist natürlich klar, was? Photoshop. Okay. Das waren zwei so Spaten, so bunk und dann nochmal, ja! Yeah! Ja! Und stellt sich so breitbeinig hin. Ja. Ey, aber ohne Witz, Tim Heseler? YouTube. Ach geil, echt? Hä, es gibt einen Tim Heseler, der macht Vlogs. Also wisst, Tim? Der kann das nicht sein. Tim Heseler, mein erster Vlog, der Tag, an dem die sterben. Ach nee, Videos, die ich mag. Könntest doch du sein. Nein, das war mal für mir ein Google-Konto und da waren einfach bloß Videos, die ich mir irgendwie angeguckt habe oder wie auch immer. Sag ich doch. Ja, weil das ist nämlich noch das. Boah, die haben sich umbenannt. Ah, hey, wir haben eine eigene Ostport-Seite. Internetseite, oder? Ja. Ja. Ostport.de, weil ich gerade geschaut habe. Da sind auch alle Audiodateien nochmal drauf. Genau. Wo ich nebenbei noch mal kurz bemerken möchte, das sind über 3,5 Stunden Spielspaß und Spannung. Also wenn ihr mal keinen Bock mehr habt auf, weiß ich nicht, Herr der Ringe, die Gefährten, hört euch doch einfach Ostport an. Viel witziger. Ja, vor allem Herr der Ringe habt ihr wahrscheinlich schon 1000 Mal gesehen, aber Ostport. Sowas werdet ihr nie wiedersehen. Sowas Geiles. Sowas werdet ihr nie wiedersehen, weil es in 2 Monaten abgesetzt wird. Sag doch sowas nicht. Nee, Alter. Halt echt mal, nicht. Was ist hier eigentlich bei News? Komm, ach hier. Gerade den Podcast mal wieder etwas promotet und in diesem Folge bei dem doch recht bekannten Podcast Dienst Podtail eingetragen. Oh. Nice, Tim. Ja, also alles, was so die Seite da umgibt, da hat sich Tim fleißig reingeworfen. Ja. Ja, stimmt. Schön, dass das auch mal gewürdigt wird. Ja, also sieht die halt Abonnenten. Auch, sieht halt auch echt nicht schlecht aus, ne? Muss man sagen. Podtail folgt uns. What the fuck? Okay, ich werde die folgen aber jeden auf der Seite, oder? Ja, ich glaube, das ist ein Bot. Ein Ostbot. Wow. Ich müsste eigentlich noch ein paar Snacks kaufen für meine Dudes, aber ich glaube, muss doch nicht. Bist du eigentlich auch so nah dran an dem Rewe, so wie Tim, oder? Nee, ich habe Norma direkt mir gegenüber. Das ist jetzt natürlich. Norma, gibt's noch? Ach, das ist richtig. Das ist auch lange nicht so geil, aber also zum Rewe brauche ich ungefähr so 5-6 Minuten mit dem Fahrrad und zum Norma habe ich halt so, weiß ich nicht, 20 Sekunden Fußweg. Norma habe ich schon 1000 Jahre nicht mehr gesehen. What the fuck? Da gehe ich immer hin, wenn ich Süßigkeiten kaufen will und alles andere, was vielleicht irgendwie doch ein bisschen besser sein soll, kaufe ich mir dann beim Rewe, weil beim Norma gibt es tatsächlich weiß ich nicht, ich mag die Produkte von Norma nicht so gern. Also Obst, Gemüsezeugs kaufe ich tatsächlich lieber beim Rewe ein. Weil ich Rewe leider ein bisschen teuer finde. Ja, das ist richtig. Du hast natürlich vollkommen recht. Jetzt zum Beispiel von mir aus spezifisch die Müsli-Sorten, die ich gern mag, die gibt es nicht beim Norma. Es gibt auch nicht so viel, also es gibt zwei verschiedene Toastbrotarten, so auch manchmal Toast und jetzt zum Beispiel, wenn du dir irgendwie einen größeren Toast, die haben halt nur diese kleinen zum Beispiel. Kauf auch ziemlich viele Aufstriche, so Wurst, Käse gibt es viel mehr Variationen, viel besseres Zeugs im Rewe. Oder, ja, du gehst natürlich irgendwo auf den Markt. Das kostet dich dann noch ein bisschen mehr Geld. Also jetzt zum Beispiel Lindenauer Markt gibt es echt extrem geilen Scheiß. Gerade irgendwie, was so Käsezeugs angeht. Ich hatte ja früher mal einen Käsefanatiker als Mitbewohner. Der Herr Hesele, der Herr Hesele hat den auch kennengelernt. Mit dem haben wir mal zu dritt abgespacete Musik gehört. Das war eigentlich schon ziemlich fancy. Und der hat mir immer mal wieder guten Käse aufgetischt und hat immer erst mal eine halbe Stunde über diesen Käse geredet. Bevor ich den dann essen durfte, hat er immer gesagt, so, bevor du jetzt anfängst zu essen, möchte ich dir noch eine kurze Geschichte über diesen Käse erzählen, wo der herkommt, wie ich an den gekommen bin. Das ist einfach so geil, Alter. Aber glaub mir, du bist da so drin, weil der erzählt diese Geschichten so gut. Echt, im Nachhinein, ich muss immer noch schmunzeln, auch wenn ich mich an keine einzige seiner Geschichten mehr wirklich erinnern kann, um was es ging. War das immer super lustig, ihm dabei zuzuhören, weil er das immer mit so einer Leidenschaft erzählt hat. Das war wirklich göttlich. Ja. Käsemann. Grüße raus an meinen früheren Mitbewohner Robert. Das ist eine coole Sau. Der wird den Ostport auf jeden Fall hören, ey. Da bin ich mir sicher. Weil ich ihn draufbringe. Aber ohne Witz, ich hatte zuerst gedacht, weil du ja meintest, hier dein einer Mitbewohner heißt Karl, dachte ich, du kennst halt Tim über Karl. Also Karl. Nee, Karl kennt er nicht. Nee. Okay. Und auch Tim kennt Karl nicht. Also den Karl kenne ich auch nicht, nee. Okay. Gut. Aufgeklärt. Ja, man lernt ja nie aus. Ja. Nee, man lernt nie aus, deswegen machen wir diesen Ostport, damit die Leute endlich mal was lernen. Ja, damit die endlich mal ihr Leben checken. Ja. Also Leute, ihr habt's gehört. Die sieben Gesprächsthemen. Karl ist nicht Wir haben einen Bildungsauftrag. Ja, stimmt. Und hallo Karl, falls du zuhörst. Ja. Jeder von euch, der Karl heißt. Ja, auch, stimmt. auch an dich. Bring mir doch eventuell ein paar Snacks mit, wenn du am Sonntag wiederkommst. Danke. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt bis Sonntag hochladen. Oh Gott, scheiße, Alter. Egal, schneid's raus. Es kann man ja. Ja. Das kommt direkt an den Anfang, aber Alter. Bring ihn vor allen Dingen eine Vita Cola mit. Ja. Ich habe gehört, die ist ziemlich lecker. Das erste Video von euch fand ich übrigens auch recht stark. Fand ich ganz witzig. Habe ich mir angeschaut. Fand auch schon die. So hier die ersten Cuts und Schneidearbeiten recht on point, hat mir ganz gut gefallen, fand ich lustig. Nice, auch immer freut mich. So mit den Ranzoomen an Tim und dann mit der Glocke. Der Tim war da irgendwie komplett abwesend in dem Moment. Das ist immer noch diese Fischaugenkamera, ne? Ist dieselbe, die hier für, Gott, wie hieß denn die alte Gruppe? Komposter-Klicke. Ja, die Komposter-Klicke. Das ist noch genau die gleiche Kamera. Die habe ich geil, schon seit geil. 5 Jahren jetzt. Oder 6, ja, 5 Jahren. Wie war das denn mit dem einen Kommentar? Was soll das die ganze Zeit mit diesen Fischaugen? Ja. Aber vor allen Dingen, ich habe auch jetzt erst im Nachhinein gesehen, dass du Brandon Bieber bist. Hier nicht? Bei Sake, ja, Tatsache. Weil Tim hat dann einfach noch im Namen von Ostpod geschrieben, danke Henning. Also ach ja. Enttarnt. Enttarnt. Ja, schon wieder. Ich dachte wieder. So, hä, wer ist das denn? Schon wieder. Ja, und Erik. hört uns. Also noch ein anderer Erik wieder. Also unserer Erik, aber den kennt ja wieder dann Henning nicht. Boah, ist das verwirrend. Ja, stimmt. Erik Supertramp. Keine Sorge, wir lernen schon noch alle kennen. Erik, der hört uns auf jeden Fall immer fleißig, da bin ich mir sicher. Ja? Alter, wie fettig da war, Junge. Wow. Junge, mein Gesicht ist aber ein bisschen aufgegangen. Aber ich finde, das Bild, das... Ja? Ich komme gerade nicht auf die Seite drauf, auch irgendwie. Hä? Nee, aber vor allen Dingen das quasi zweite Bild insgesamt mit Uli, wo er Counter-Strike spielt. Krieg beginnt die Komposter-Klicke, da ist es, ja. Krieg beginnt im Netz, ja, das habe ich gemacht, das Bild. Ich finde, das sah so aus wie, yo... Amoklauf. Uli bringt uns alle um, er wird Amokläufer. Ah, ja, vielleicht macht er das noch. Boah, Junge, da war ich richtig rund. Da hatte ich auch eine übelste Man-Boobs. Wer hat denn da gezockt? Uli. Ah, das war der Uli. Der hat sogar, glaube ich, in dem Moment mit mir gezockt. War CSGO, glaube ich, ne? Das waren noch Zeiten. War 108 Wochen. Hübsche Bilder, auch wenn es nur 18. 108 Wochen, boah, das ist ja echt schon ein bisschen her. Da siehst du auch nochmal auf dem einen Bild, wie klein ich bin im Vergleich zu Uli. Ja. Ich finde, das geilste Bild ist immer noch bei mir in der Gartenlaube, wo wir dich mit Tischen und Stühlen vollgestellt haben. Jetzt sehe ich es erst. Das ist ja mega gut. Alter, was ein Profilbild. Ja. Das ist halt das Profilbild, Alter. Das ist ja richtig geil. Das haben wir damals. Wer hat denn das ursprünglich gemalt? Das war der Uli, oder? Oder warst du das? Weil, was? Das ursprüngliche Bild von Komposter-Klicke. Na, ihr hattet das per Hand gemalt, ich hatte es dann eingescannt und digitalisiert, glaube ich. Das kann sein, das haben wir noch alles an einem Abend gemacht. Ja. Das Video habe ich übrigens auch noch, ne? Also das, das Vorstellungsvideo? Doch, ich glaube, oder? Ja, wir müssen dann auch mal ein Vorstellungsvideo vom Ostpod machen. Happy Sex? Ja, ja. Vorstellungsvideo, inwiefern Face Reveal oder dass sich die einzelnen Personen, also so ein bisschen was zu uns oder also Face Reveal muss nicht unbedingt sein, wenn du das nicht möchtest. So. Ja, wir, ja. Aber ja, und die Sache ist die, sobald es im Bild drin ist, was ja Tim rein gefotoshoppt hat, ist es ja da auch drin. Also ich meine, das macht ja in der Hinsicht auch nicht so richtig den Unterschied. Ja, gut. Google erkennt mich auch so schon. Ja. So ist ja nicht. Siehst du, da hatten wir vorhin drüber gesprochen. Und zwar sind wir auf das Thema gekommen. Ich habe im Oktober nochmal Urlaub. Und zwar über Halloween. Da meinte dann Tim erstmal übelst ragend, dass Halloween ja nicht mehr ein deutscher Feiertag ist. Ja, das stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe da Urlaub und da könnte ich ja vorbeikommen. Und dann können wir nochmal was aufnehmen. Und dann meinte er so, ja, übelst geil. Dann können wir eine Halloween-Folge machen. Ich meinte, ja, alles klar. Weißt du, gleich. Hey, gar nicht. Eine Halloween-Folge habe ich nicht gesagt. Das hast du dann gesagt. Ja, aber irgendwas hast du da so gefeiert, wo ich gemeint habe, ja klar, wenn es zum Ausschlachten geht, dann bist du dann wieder da. Ja. Andi, du sollst doch dem Herr Heseler keine Worte in den Mund legen. Ja. Ja, und da hat er dann auch gemeint, so wenn du da Bock hast oder so, dann könnten wir ja sogar zu dritt da dann halt auch was aufnehmen. Na klar, das geht schon irgendwie. Das kriegen wir schon hin, so. Echt? So, ich weiß nicht, wie es bei dir allgemein mit Business im Arbeitsgeschäft aussieht. Also, weil ich persönlich habe ja allgemein relativ viel Zeit, je nachdem. Also, es ist ja nur von ab und zu mal von den Schichtzeiten her. Ja. Aber ich arbeite ja wirklich nicht, verhältnismäßig nicht so viel. Ja, also ich bin ab morgen bis Mittwoch arbeiten. Also, morgen und übermorgen habe ich Spätschichten. Ja. Da bin ich immer erst um 21:30 zu Hause, dann habe ich drei Nachtschichten und dann habe ich aber Donnerstag, Freitag, Samstag frei. Und dann habe ich eine Frühschichtwoche, also von daher. Was arbeitest du jetzt gleich nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich bin gerade noch Servicekraft bei einer Spielhalle. Also quasi Mädchen für alles, aber. Ja. Nice, also, Alter. Mit Geräte reparieren, Leute ihren Kaffee bringen und sowas, alles Geld wechseln. Also ja. Eigentlich alles, sodass der Laden da läuft immer. Ja. Also weil wir sind alleine in der Schicht, deswegen muss es halt immer laufen. Und fancy. Aber ansonsten, ja, das Einzige, was halt daran nervig ist, weil es ist echt keine anstrengende Arbeit, ist halt wirklich nur die Schicht. Ja. Dass man denn in der Nachtschicht mal bis um 3 Uhr dann da halt hockt. Ja, okay, alles klar. Nee, ja. Also ich habe halt nicht solche Schichten. Ich habe halt meine Schichten von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr oder von 18 Uhr. Von 18 Uhr bis 22 Uhr. Das geht ja noch. Genau, also immer so an die 4 Stunden. Am Sonntag dann manchmal auch 7 bis 8 Stunden. Ja, genau. Ja, aber halt auch echt nicht oft, deswegen geht es halt voll klar. Also, das ist halt echt geil. Wie gesagt, also ab Donnerstag habe ich drei Tage Zeit. Also von daher komplett kann ich mich danach nicht richten. So. Ja, genau, was halt dann auch Portal angeht und so. Genau. Übrigens, nächste Woche, damit es hier gleich schon mal klar ist, habe ich dann von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr Schicht. Das heißt, ich bin um 17.15 Uhr daheim. Der ganze Abend steht mir immer zur Verfügung und auch die ganze Nacht halt. Also ich bin allgemein jemand, der lange aufbleibt, aber wenn ich halt jetzt zum Beispiel solche Zeiten von 18 Uhr bis 22 Uhr bleibe ich noch mal ein Stück länger auf. Da triffst du mich dann teilweise noch irgendwie um 5, 6 Uhr. Und, ja, gut. Und wenn ich halt dann die von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr, dann triffst du mich so bis 3, 4 Uhr. Das ist auf jeden Fall. Ja, gut, kannst du ja ausschlafen. Ich schlafe halt immer aus. Das ist halt das Tolle so. So, oh nein, heute wieder um 10 Uhr aufstehen, weil Mittagsschicht, oh. Aber da hatte ich das Thema erst mit Tim, dass sich das bei mir und bei Tim anscheinend auch, aber schon eher umgestellt hat. So, selbst wenn ich jetzt Nachtschicht habe, so, ich hatte zum Beispiel gestern Nachtschicht, ich bin heute um 8 aufgestanden, zwar zwangsweise wegen meiner Freundin, da ich die zur Arbeit gefahren habe, aber. Ich habe halt quasi 4 Stunden geschlafen, war heute Morgen ein bisschen fertig, aber jetzt geht's halt übelst. Ich weiß nicht, ich stehe dann lieber auch eher auf, damit ich mehr vom Tag habe, so keine Ahnung. Ja, bei mir ist es so, ich weiß dann manchmal nicht so ganz, was ich vor der Arbeit jetzt noch großartig machen soll. So, ich habe auch immer was für den Ostpod produzieren oder eine Vita-Cola trinken. Wenn man nicht weiß, was man mit seinem Leben anfangen soll, dann kann man wenigstens einen Ostpod machen. Ist halt genau. Das ist so eine allgemeine, das ist jetzt, wir haben schon wieder eine neue Rubrik, die habe ich aber mit Tim vor auch schon mal wegen dem ganzen Zigarettendrehen und so, haben wir die ja schon so ein bisschen besprochen. Und zwar Healthcare. Das ist die Healthcare. Wow. Und zwar in es ging ursprünglich darum, eben wie man eben Zigaretten stopft oder eben dreht. Mhm. Und das könnten wir ja auch noch mit in die neue Rubrik mit reinnehmen. Eben dann zum Beispiel gesunde Schlafzeiten oder das, was wir jetzt gerade eben beredet haben. Morgenroutine, Abendroutine, solche Sachen. Ich gehe morgens immer kacken. Ja, nee, aber eben in erster Linie eigentlich nur wieder aufs Flexen hinweisen. Also es geht darum, dass man das eigentlich gar nicht wirklich macht, irgendwelche Healthcare-Vorschläge, sondern eben den Ostpod promoten. In der Hinsicht, ja, also wenn du nichts machen kannst, dann hör dir entweder Ostpod an oder produziere einen, wenn du zur Gruppe gehörst. Also morgens höre ich immer beim Aufstehen Ostpod und esse eine Bio-Avocado. Ja, genau, irgendwie sowas. Irgend so ein Scheiß. Also ich gehe erstmal in den Biomarkt und dann Ostpod. Ja, weil was Gesünderes kriegst du nicht in deinem Leben. Das stimmt. Ja, stimmt. Gesünder als Ostpod geht natürlich. Ja, und der Klang des Ostpods wirkt sich auch positiv auf deine Darmflora aus. Das stimmt. Und wenn man dazu noch eine Vita-Cola trinkt, dann läuft es einfach wie geschmiert. Ist halt echt so. Ostpod am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Trinke Vita-Cola. Ja, und scheiß dich in die Freiheit, Alter. Ey, aber ich weiß nicht, ob. Also, wenn wir gerade schon so von Scheiße reden, ist das normal? Nee, ist nicht. Es ist echt nicht normal, Alter. Nee, wenn man wenig schläft, dass man irgendwie mehr kacken muss. Ich weiß nicht, ich habe immer so das Verlangen, vielleicht auch, weil ich mehr esse, weil ich dann mehr wach bin, keine Ahnung. Ja, wer viel fritt, der viel shit, Alter. Ja, das stimmt. Wahre Worte. Ja. Ja. Du weißt doch, nachts ist es auch kälter als draußen. Naja, draußen ist es kälter als in der Nacht, Alter. Und mit dem Rad ist es schneller als zu Fuß. Nee, warte mal, das ging anders. Warte, nee, stimmt, mit dem Rad geht es schneller als durch den Wald, so war's. Fuck. So, fuck. Andy's mind was blown. Ja. Das wusste ich noch gar nicht. Ja, echt, also. Ach, was ein Scheiß. Ach so, und Leute. Ja. Okay. Falls ihr das hier alle mal so hört, ja. Ja. Weil ihr coole Ostpod-Hörer seid, stellt uns mal wieder ein paar Fragen, die wir euch beantworten können. Ja, stimmt. Oh. Gerade Max, der hat es schon lange nicht mehr gemacht. Schreibt es in die Kommentare. Leute, die Glocke und lasst ein Abo. Ja, was kann man eigentlich bei Spotify und bei iTunes machen? Einfach nur folgen, oder? Sehr langweilig. Einfach folgen, ja. Ja, dann folgt mal. Ja, dann folgt mal. Einfach reinfolgen. Manche führen und manche folgen. Wir führen die Folgen. Ist so. Finde ich jetzt aber nicht nett, dass du das so sagst. Das ist unsere Gefolgschaft. Ja. Unsere Schafe. Unsere Gewerkschaft, ja. So wie die Verdi. Ja, aber die Verdi, die Verdi sind ja die Bösen. Ja? Also die Weltraum-Nazis. Ja, stimmt. Ich finde, also ich... Hä? Okay. Was denn? Ja, hat sich erledigt. Ich habe irgendwas gesucht bei Instagram, habe es nicht gefunden. Habe es jetzt einfach zugemacht, weil es mich getriggert hat. Ah ja, um hier den Mithörern auch mal so ein bisschen wieder so einen Eindruck hinter die Kulissen zu geben, ja. Mal die direkte Frage, was macht ihr eigentlich gerade, während wir hier so über das ganze weltbewegende Zeug quatschen? Genau, Algorithmusfragen. Ja. Ja, mich würde auch mal interessieren, ob irgendjemand masturbiert, während er uns schaut oder hört. Mir würden da, glaube ich, gleich drei Leute einfallen. Also jetzt nicht aus Ekel, sondern einfach, weil es mich nicht interessiert. Mich würde das super interessieren. Kann ich nicht nachvollziehen. Nee, also echt, also es ist auch irgendwie überhaupt nicht rausgeredet oder so. Es ist ja, Schnurzpiepe, ob ihr währenddessen was probiert. Aber nee, ist ja auch, ich meine... War ja auch echt nicht meine Frage, von dem her kann ich es ja wenn, tolerieren. Aber wenn ihr masturbiert, auf wen? Ja, ganz gut. Stimmt. Welche Stimme tut es euch am meisten an? Ach so, ja, stimmt, ja. Also, Hallo Leute. Ich war jetzt gerade komplett am Kontext vorbei, dachte mir so, zu was? Ja, okay, also quasi auch noch irgendwie den Porno-Link mit dazu schicken. Ach so, aber ja, nee, es geht hier um die Stimmen, jetzt genau, bin ich dabei. Genau, nur auf uns masturbieren. Ja, so beim gut. Hirn gerade. Ja. Ein Hörporno sozusagen. Weil braucht ja keiner ja. Porno, wenn man uns hört. Denn ich finde schon, dass unsere Stimmen einen echten Orgasmus stimulieren. Das finde ich auch gut. Alter, meine Ohrläppchen werden auch gerade schon ganz schön hart. Werden Ohrläppchen hart? Na klar. Schreib's in die Kommentare. Hast du den Film Ziemlich beste Freunde geguckt? Ja. Aber die wurden ja nicht hart. Und hat er das nicht gesagt aus Spaß? Ich habe den Film schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß ganz wenig noch von dem Film. Ich weiß nur, dass sie ziemlich gute Freunde zum Schluss waren. Ich weiß auf jeden Fall, dass das eine neue Verfilmung noch gab oder wird es geben. Die wollten das nochmal umfilmen, also in den USA. Was denn? Das ist eigentlich voll Schrott. Das ist genauso wie, es gab doch die von Til Schweiger Honig im Kopf oder so. Kommt jetzt auch eine englische Version von raus mit Ami. Das ist dann Senf im Kopf oder was? Nee, das heißt dann Honey, warte. Honeyhead oder so? Senf in der Dose. Honey in the Head heißt das. Ja, tatsächlich. Ach, okay, ja, toll. Nee. Ach, Quatsch. Hä? Nee? Ich habe das gegoogelt, weil es mir vorgeschlagen wurde. Head full of honey. Ja. Ah, okay. Ja. Wow. Dumm. Und Regisseur ist Til Schweiger. Ja, wunderbar. Wow. Den bringt auch niemand zum Schweigen, ey. Schweigen. Sag mal. Ja. Eigentlich irgendjemanden, der den Kerl irgendwie sympathisch oder toll findet? Weil ich habe so das Gefühl, es ist in den letzten 10 Jahren ein ziemlicher Til Schweiger-Hass entstanden. Aber, ein bisschen. Ja, auch was. Mal wirklich direkte Frage wieder an die Community. Gibt es jemanden? Könnt ihr was mit Til Schweiger anfangen? Würde mich jetzt wirklich interessieren. Weil meinst du, ob die den kennen? Alter, komm schon. Til Schweiger, ey. Nee, aber ich meine, wegen Anfängen, ob man was mit dem anfangen kann, das hört sich dann so an, so kennt ihr den überhaupt? Ja, okay, gut. Kennt ihr den? Und wenn ihr ihn kennt, ich meine, es ist schon einer der bekanntesten deutschen Schauspielern, auch wenn er meiner Meinung nach eben unter vielen Leuten, mit denen ich über ihn geredet habe, nicht beliebt ist. Unter anderem auch wegen seinem komischen Genuschen die ganze Zeit, weil er immer so redet, wenn er in einem Film irgendwie was sagt und das ist irgendwie... aber ich finde halt viele Filme, wo er halt mitgespielt hat oder so, fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Bis auf halt so die... Ah krass, dann wärst du ja schon mal der Erste. Schnulzen so. Ich persönlich habe nichts gegen Til Schweiger, aber ich habe ihn auch nur in ein oder zwei Filmen gesehen und einer davon war damals Traumschiff Surprise und ich mochte die Bully Herbig-Filme damals als Kind. Ich fand Manta Manta ganz cool. Ganz früher, also es hat halt, mein Vater fand den Film ganz cool und dann ist man da drauf halt so gekommen. Ja, keine Ahnung, ich habe halt Zweiohrhasen und irgendwie irgendwas mit Küken, Zweiohrküken. Ich hatte KKW geguckt, den fand ich jetzt eigentlich gar nicht auch so schlecht. Ja, wie gesagt, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es nur irgendwie von mir ausgehend, weil ich persönlich habe ja selber auch nichts gegen Til Schweiger, aber ich lerne die ganze Zeit Leute kennen. Dass, wenn das Thema überhaupt mal aufkommt, dann ist es immer dasselbe. Oh, Til Schweiger kann ich nicht leiden, Alter. Was ein schrecklicher Typ. Und irgendwie mit der Stimme kann ich überhaupt nichts anfangen. Und der ist mir auch so unsympathisch als Mensch irgendwie, wenn du den so von der Publicity irgendwie mitkriegst, so kann ich gar nicht mit. Aber verstehe ich auch gar nicht, warum. Also, ich habe jetzt nie mitbekommen, dass der so schlimm irgendwie in den Medien war, dass alle getriggert hat. So, also ich kann es halt nicht nachvollziehen, was der da gemacht hat. Deswegen würde mich halt jetzt, weil jetzt haben wir ja eine Community, jetzt erreichen wir ja ein bisschen mehr Leute. Schreibt es doch rein, würde mich interessieren. Til Schweiger, könnt ihr mit dem deutschen Schauspieler was an? Ist ja inzwischen auch schon wieder fast so ein bisschen deutsches Schauspieler-Urgestein. Ja. Verhältnismäßig hat er inzwischen schon vieles gedreht. Also wenn du mal in seine Filmografie reinschaust, da ist inzwischen schon ordentlich was drin. Tatort hat er ja auch mitgemacht. Auch ein paar amerikanischen Filme. Ich glaube, der hat ja sogar die Hauptrolle in dem Far Cry, in dem Film zum Spiel. Ja. Da gab ja Far Cry. Aber der war richtig schlecht. Ja, aber bestimmt war der schlecht. Alter. Weil der war ja auch von Uwe Boll. Ja, stimmt. Der ist so geil als Kritiker. Ja. Was ich euch empfehlen kann, den YouTube-Channel Penguins. War das Penguins? Nein, es gab irgendeinen Channel, und da hat er quasi sich über die Rezensionen von Uwe Boll lustig gemacht oder einfach mit ihm zusammengefeiert, weil er das einfach so geil... Nee, stimmt, genau. Es gibt einen Channel, der heißt I Hate Everything. So heißt er, genau. I Hate Everything hat auch bestimmt schon irgendwie, weiß ich nicht, 1 Million Abonnenten oder so. Und da redet er unter anderem in einem Video über die Filmrezensionen von Uwe Boll. Und die sind einfach alle maßlos übertrieben bescheuert. Und die absolut dümmsten Actionkracher bewertet er irgendwie total irgendwie mit 5 Sternen und voll gut. Und dann irgendwie irgendwelche Blockbuster oder auch irgendwas, wo man vielleicht selber sagt, ja okay, fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich eigentlich ganz geil. Einfach komplett immer scheiße. Komplett scheiße. Einfach nur um zu sagen, so ungefähr wie bei den Ärzten, so ich bin dagegen, ihr seid dafür. Ich fand das so lustig, weil die so richtig lächerlich nicht ernst zu nehmen sind. Aber ich weiß auch selber nicht, ob der Kerl sich tatsächlich ernst nimmt. So an sich stellt er sich ja in den Medien immer wie ein bisschen so Arschloch da. Der gute Uwe Boll. Ja, aber hat ein witziges Image. Nee, weil, worauf ich noch hinaus würde, der hat ja auch bei, ich weiß nicht, ob du den Film King Arthur kennst. Ja. Da hat er ja auch so einen Germanen-komischen Typi da gespielt. Also. Til Schweiger? Ja, genau. Ah, boah. Alter, weiß ich jetzt gar nicht. Auch was ich unter diesen ganzen Masken da gar nicht gesehen habe, dass ja der, also der Hauptbösewicht quasi, also der Antagonist da bei King Arthur, das war ja halt so ein Germanen-Häuptling oder so, oder Sachsen-Häuptling. Der wurde auch gespielt von diesen, wie heißt der? Skarsgård? Aber der Vater von den ganzen. Okay. Hier ist Stellan Skarsgård, der auch bei Avengers und so mitgespielt hatte, da jetzt Doktor und was weiß ich. Aber der hatte halt in dem Film halt einen riesigen Wikingerbart und ganz lange Haare, deswegen habe ich den da nicht erkannt. Und da hat Til Schweiger halt seinen Sohn gespielt. Als Sachse. Krass. Halt. Okay, alles klar. Vielleicht finde ich ja direkt einen Film von ihm. Gab noch einen anderen Ritterfilm, glaube ich, mit Til Schweiger. Oder ich glaube zumindest, dass er mit Til Schweiger war. Hieß, glaube ich, irgendwie 1,5 Ritter oder so, glaube ich. Oh hieß ja. Der. Den gab es auch noch. Das war auch einer, wo er vielleicht sogar die Hauptrolle gespielt hat, bin mir nicht sicher. Aber Krass, also ich fühle mich jetzt gerade schon wieder richtig alt, weil zu der Zeit, wo ich den ersten Til Schweiger-Film gesehen habe, da war der noch nicht so die Nummer. Da hat er ein paar Filme gehabt. Ja. Ich muss jetzt mal ganz kurz googeln. Aber man wird halt vergleichsweise einfach jetzt schon alt. Oh, scheiße. Ich muss jetzt mal kurz schauen, wann denn hier Traumschiff Surprise rauskam. Das ist jetzt 15 Jahre her. Okay. Na gut. Ja. Warte mal. Hier ist Til Schweiger und der Skarsgård noch auf einem Ding zu sehen. Oder habe ich jetzt auch das Richtige? Ja, KW1-Image, alles klar. Ah! Ja! Krass, ey! Aber ihn erkenne ich, also nicht Til Schweiger, sondern ja, den Skarsgård. Ja, erkenne ich gar nicht. Nicht so richtig. Also das halt, im echten Leben ist es halt quasi der Vater von dem neuen Pennywise-Darsteller bei It. Ah, okay, cool. Und, S habe ich auch noch nicht gesehen. Was? Nee. Tim ja auch nicht. Das krass, hat mich ja schon in der letzten Folge so getriggert. Ah, aber keine Sorge. Ja, stimmt. Da muss ich ja dann so lachen, weil ich wollte schon in die Kommentare schreiben. So. Ja. So, ey, ich hab ja, Henning hat es ja auch noch nicht gesehen, aber das ist ja wieder eine. Ey, Tim, wir schreiben uns da jetzt ein paar Filme auf und dann machen wir mal ein paar Filmabende. Da kommt Matrix und S können wir uns ja dann ansehen. Beziehungsweise, wenn du natürlich mit Horrorfilmen sowieso nichts am Hut hast, dann können wir es auch echt bleiben lassen. Aber so gruselig ist der eigentlich nicht. Also. Doch, ja, Horrorfilme sind gut. Das ist halt die Thematik in die Richtung. Ich weiß ja nicht, ob Tim jetzt sowas langweilt. So, kannst ja mal. Schreib's in die Kommentare, Tim. Ja, ich schreibe, warte. Ich schreibe einfach mal in die Kommentare. Nee, aber wo es jetzt gerade mal so darum geht, so in die Kommentare schreiben und so. Ja. Ich habe jetzt gerade einfach mal überlegt, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, ja. Auch auf der Website einfach einen Chat zur Verfügung zu stellen, in den man einfach reinjoinen kann. Das finde ich gut. Sodass wir vielleicht unsere nächste Aufnahmesession, da können wir es ja auch einfach mal so machen, dass wir das vorher bekannt geben und dass wir dann quasi über Twitch oder so das Ganze auch gleich live streamen. Mhm. Und dass die Leute dann einfach auch noch einfach was dazu schreiben können so, und uns Fragen stellen können, währenddessen wir aufnehmen. Also 3-4 Leute, sage ich mal, kriege ich wenigstens mal in meinen Stream rein. Die gerade also, Aspekt war ja so einer, der ziemlich oft da mit reinschreibt. Also ich denke mal, der wird sich da schon gut beteiligen. Deswegen, also ich würde das schon ganz cool finden, wenn wir da noch ein paar Leute zur Beteiligung mit ins Boot nehmen. Finde ich auch. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht. Vielleicht kriege ich es auch hin, dass ich sogar so eine Art Online-Radio-Stream für die Zeit dann immer hinbekomme. Live-Radio oder einfach quasi, wenn mehr Folgen da sind, dass halt quasi ein Radio entsteht, wo dann jetzt willkürlich Ostpod. Nee, live, wirklich Live-Radio. Also der Vorschlag gerade von Henning. Hey. Dass das denn so in Dauerschleife dann quasi läuft. Das lohnt sich halt dann bei mir Folgen, aber ich muss sagen, ich habe das halt jetzt so verstanden gehabt, also das kann man ja dann eben auch später dann noch mal wieder ins Auge fassen, aber dadurch, dass ich jetzt verstehe, was er meint, finde ich auch ganz geil, live, dass die Leute live dabei zuhören, ja doch, finde ich gut und dann eben mit Live-Comment-Section, ja. Also direkt. Genau, und dass es dann quasi immer Live-Sendungen gibt, ja. Aber auch geschnittene Sendungen. Ja. Und keine Sorge, Leute, wir werden auch professioneller. Irgendwann überlegen wir auch wieder uns wieder Themen, so wie Tim und Andi das am Anfang eigentlich auch schon gemacht haben. Und da das ist jetzt nur so, das ist jetzt die Eingewöhnungsphase, so auch noch so ein bisschen kennenlernen, weil den Andi, den habe ich ja jetzt quasi das erste Mal hier so virtuell vor mir. Genau, ja. Und eben am anderen Headset, von dem her. Wir werden irgendwann ein eingespieltes Team und ja, wenn dann auch noch mehr von euch dazukommen, das wird sicher lustig. Also, das glaube ich auch. Also auf jeden Fall noch ziemlich viele Projektideen, finde ich gut. Soll immer wieder was Neues reinkommen, aber das mit dem Live und mit Live-Sendung und Comment-Section, die dann währenddessen ganz normal, wie halt bei einem Stream, das finde ich gut. Das gefällt mir. Das kann man machen. Auf jeden Fall. Also. Ich finde live sowieso immer auch die Interaktion halt ein bisschen besser, als dann irgendwann eine Folge später. Ja, stimmt. Dann erst darauf zu reagieren. Wie ist das denn jetzt eigentlich bei dir mit Portal? Ja. Ich habe da ja noch keine Ahnung, wie das allgemein mit dem läuft. Das Stream einfach über dich. Ich spiele quasi mit dir. Ja, Man wird mich eben dann eben auch hören und eben meine Interaktion, je nachdem, ob ich ja Orange oder Blue spiele, beziehungsweise Atlas oder Peabody. Eben, ich weiß gar nicht, konnte man sich das aussuchen oder war das dann irgendwie, wer hostet und wer Gast ist in dem Ding? Kann sein. Die Sache ist die, dass der Multiplayer schon Speicherpunkte hat. Das heißt, du kannst, das habe ich nämlich mit meinem Kumpel Stefan gemacht, du kannst sofort da weitermachen, wo du aufgehört hast. Es gibt 5 oder 6 verschiedene Zonen. Ich glaube, es waren 5. Ja. Und jede dauert ungefähr circa 1 bis 2 Stunden zum Lösen. Das heißt, es wird ungefähr ein Walkthrough bzw. Let's Play von 1 bis 2 Stunden pro Ding, 10 Stunden ungefähr. Ich sage 8 bis 10 Stunden. Also eigentlich eine ganz gute Zeit. Je nachdem, wie man sich anstellt. Natürlich. Jetzt habe ich halt den kleinen Vorteil einfach, ich hab's gespielt. Ich auch. Ah, super, perfekt. Dann, also zumindest das Hauptspiel, ja. Nein, ich meine den Koop habe ich auch gespielt. Habe ich bis jetzt angezockt, beziehungsweise hatte ich schon mal mit einer Person so 3-4 Stunden lang. Also, fand den geil, hat einen ganz eigenen Charme. Fand ich so extrem toll, dass sie sich sogar noch für den Koop-Modus noch mal eine ganz eigene Sache einfallen lassen haben, die auch überhaupt nichts jetzt mit dem eigentlichen Portal-Charakter dieser Frau sondern wirklich eben mit diesen 2 Roboterversuchsobjekten, wo auch GLaDOS ganz anders mit spricht. Und dann gibt es immer irgendwie so Punkteverteilung. Orange, du hast 10 Punkte. Du musst dich deswegen jetzt nicht besser fühlen. Das ist so richtig runtermachen. Die ganze Zeit stacheln sie immer alle so gegenseitig an. Und es gibt auch so einen Schrittezähler. Und das Witzige ist ja, dass Peabody immer schneller rennt, beziehungsweise er rennt nicht schneller, die rennen schon gleich schnell. Aber in der Animation macht er schnellere Schritte und dadurch tut er mehr laufen als Orange. Ja, andersrum. Also Peabody läuft schneller als Atlas, genau, so war das. Mhm. Tut mehr tappeln. Und dann ist er so ein Schrittezähler und dann siehst du halt irgendwann so 10.000 Schritte bei ihm und 2.000 Schritte bei dem anderen. Das ist voll geil. Aber so an sich, also mit dem Stream läuft das dann ganz normal, also für dich ändert sich quasi nichts. Ja, okay. Es ist wirklich nur, also ich habe ja dann das Programm offen, Streamlabs OBS und darüber streame ich das dann auf Twitch, also von daher, cool. Nichts, was sich da ändert irgendwie für perfekt. Dich. Ja, wenn das dann auch gut klappt und so, dann kann man ja gerne auch andere Projekte ins Auge fassen, ja, theoretisch koopmäßig. Wofür ich zum Beispiel immer zu haben bin, ist mal eine Runde Dark Souls 3 im Koop. Das habe ich halt gesuchtet wie Scheiße. ich weiß natürlich von Tim aus, dass du ein Souls-Fan bist. Ich weiß nicht, ob du Bloodborne gespielt hast. Aber Bloodborne habe ich nicht durchgespielt. Das war aber auch schon so die Zeit, wo ich auch nicht mehr so viel an der PlayStation hing, sondern halt eher am PC. Das verstehe, halt so. Weil Bloodborne, muss ich ganz ehrlich sagen, ist grandios. Eines der besten Souls-Spiele im Allgemeinen. Ich würde Dark Souls eben dadurch, Dark Souls und Demon's Souls sind halt für mich eben so die Klassiker und haben deswegen besonderen Platz in meinem Herzen. Und danach würde ich sagen, Bloodborne und Dark Souls 3 sind fast gleich auf. Ich mag das DLC von Bloodborne ein bisschen mehr. Die Old Hunters DLC. Und Die Gegner sind ein bisschen knackiger, also die Endbosse sind, ach du heilige Scheiße. Also, vor allen Dingen der Orphan of Kost, du kennst ihn, Alter. Ich hab mir schon etliche Playthroughs angeguckt. Oh, ganz, ganz übel, ganz, ganz übel, ey. Ja. Oh, das war, ich weiß auch jetzt gar nicht, ob ich das hier im Stream so, zu Not kann man es ja rausschneiden. Ja, ich war ja damals. Spoilern? Nee, kein Spoiler, aber ich war halt fucking high, als ich den mit meinem Kumpel Evgeni gemacht habe. Normalerweise bin ich ja selber immer so, oh Alter, ich kann es immer überhaupt nicht haben, irgendwie, wenn mein Kumpel immer die ganze Zeit wiederkommt, dann ist er schon wieder high und man will irgendwie Bloodborne spielen und irgendwie klappt die Kommunikation nicht mehr. Und dann war es aber an dem Tag so, dass ich halt auch high war, weil ich mit meinem Mitbewohner einen geraucht habe. Und dann haben wir den gerockt. Also ich glaube, was heißt gerockt? Wir haben 7-8 Versuche gebraucht, was meiner Meinung nach so viel ist. Nee. Klar haben wir ihn zu zweit gemacht und wir waren auch schon gut gelevelt. Aber Digga, wer mal diesen Boss gesehen hat, das ist echt, das ist richtig knackig. Ja, also ja. Da musst du richtig dabei sein. Aber Alter, wir haben den richtig gerockt. Wir waren auch schon in den ersten Versuchen, waren wir relativ gut dabei, haben so über die Hälfte weggekriegt, haben halt das Moveset dann irgendwann auswendig drin gehabt und dann ging das einfach. Und dann haben wir den richtig weggefetzt. Also wir waren schon richtig stolz auf uns. Also ja, ansonsten ist der komplett am Eskalieren. Halt. Der ist super am Eskalieren und der ist auch backschwer. Und die Sache ist die, du musst ihn ja im Korb zweimal machen. Das war, wir haben ihm wirklich 8 Versuche gebraucht und dann haben wir ihn eben dann zweimal hintereinander gemacht. So, erstmal, zweite Mal, zack, boom, fertig. Und das war schon nice, aber wir haben auch inzwischen schon ordentlich Spielzeit reingeballert. Also Bloodborne ist bestimmt eines der Spiele, die ich so von der Soulsborne-Reihe am meisten gespielt habe, weiß nicht so. Also auf PC habe ich ja nicht so viel Zeit reingesteckt. Ja? Ich hatte ja damals halt wirklich bis Dark Souls, jetzt muss ich überlegen, Dark Souls 3? Nee, Dark Souls 3 hatte ich schon auf PC. Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2 und halt Bloodborne hatte ich auf PS, also auf PlayStation. Ja. Und, warte, ich muss mal gucken, was ich bis jetzt reingesteckt habe auf PC. Ist auf jeden Fall weniger. Weil ich habe Dark Souls 1 und 2 jetzt so jeweils, naja, 2-3 Mal durchgespielt. Hier nochmal. Warte, Spielzeit, die Prepare to Die Edition. Okay, genau, gut, die hatte ich noch nicht so viel gespielt, weil ich habe mir dann, da war dann die Remastered schon draußen, das waren 13 Stunden. Ja. Genau, dann 47 Stunden Dark Souls 2, 73 Stunden Dark Souls 3. Ah, 19 Stunden Remastered. Also das war jetzt noch nicht so viel. Ja, nee, es sind ja jetzt auch keine Spiele für die Ewigkeiten, weißt du, wenn du es dann irgendwie 3-4 Mal durchgespielt hast und beim dritten Playthrough bist du eigentlich sehr schnell. Also in anderen Malen. Also ich habe mit Abstand Dark Souls 1 das meiste durchgespielt und da müsste ich so nach eigener Zählerei, weiß gar nicht, bei 13 oder 14 Mai insgesamt jetzt schon durch sein. Das ist schon eine Menge. Ja. So. Aber sonst die anderen Teile 2-3 Mal, das hat dann auch gereicht. Bloodborne kann ich dir aber echt nochmal empfehlen. Ich weiß gar nicht, würde es denn sogar gehen, mit einer PlayStation 4 einen ordentlichen Stream bei uns zusammenzukriegen? Weil Bloodborne, das ist halt an sich schon eine richtig fetzige Sache. Es ist ein echt geiles Spiel. Also ja, aber ich glaube nicht bei meinem Stream, weil die Sache ist die, also dadurch, dass ich nicht so gutes Internet habe. Im Moment, verstehe. Ja, okay. Ist das, glaube ich, da nicht so. Ja. Alles klar. Aber am PC geht das. Am PC ist noch alles PC in Ordnung. Weil da habe ich auch LAN-Kabel dran. Es läuft halt einfach nur auch drum. Ich habe ja das Telekom-Hybrid-Dingens. Aber zu Zeiten, wo halt, sage ich mal, viele online sind, bricht das so ein bisschen ein. Okay. Was hast du denn für eine Leitung? Also eine feste 16.000er Leitung, was jetzt nicht hoch ist. Ich habe durch Hybrid durch Hybrid hochgesetzt auf 50.000er. Das zeigt immerhin. Sich aber nur im Upload. Also der Upload reicht auch vollkommen aus mit 11 Mbits. Ja, klar. Aber Download bleibt halt bei 20 Mbits. So. Ist halt nicht viel. Ja, also sind circa 2 Megabyte pro Sekunde so im Dreh. So vielleicht 2,5, wenn es hochkommt. Ja. Habe ich auch alles schon schlechter gehabt, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr auf 16.000 oder Dingens zurück. Also, nee, auf keinen Fall. Ja. Immer hat ja sowieso. Also 50.000 sind schon ein Muss heutzutage. Ja, finde ich. Ja. Also, sorry, aber ja. Eben, aber das hätte ich auch. Also, ich habe jetzt meine 50.000 im Down und Upload und das ist völlig ausreichend. Aber ich finde es halt trotzdem krass, wie du halt auch noch ein geiles Thema eben das mit diesem. Shadow PC. Ja. Wie gut das läuft. Ich bin extrem begeistert. Ich habe mir das jetzt zweimal angeschaut bei Tim. Und das ist halt so geil. Also das funktioniert ja so gut. Ich weiß nicht, ob das immer noch das Statement ist, was vom Tim. Aber als ich das gesehen habe, lief das halt einfach tadellos. Ich habe jetzt in den letzten Tagen hatte ich jetzt mal ein paar Dateneinbrüche und das war, glaube ich, sogar zwecks von Shadow, also wo es wirklich mal so mittendrin im Spiel so ein paar Übertragungseinbrüche gab, aber das war jetzt nicht weiter nennenswert. Was ist, womit wir zum nächsten Projekt kommen würden, weil das mit GTA 5 habe ich natürlich nicht vergessen und würde auch noch ausstehen, dass wir das mal zusammen zocken. Ich wollte das jetzt wahrscheinlich erstmal nicht erweitern, aber ich habe heute gesehen, dass ich für den Check24 ein Cashback bekommen habe für meinen Internetvertrag, den ich abgeschlossen habe. Also werde ich vielleicht doch nochmal die 40 Euro investieren für einen weiteren Monat. Geil! Weil ich jetzt gerade auch noch Zeit habe und dann können wir ja vielleicht auch nochmal GTA 5 und so zusammenzocken. Das stimmt schon. Das wäre schon ganz geil. Muss es nur runterladen, beziehungsweise eben rechtzeitig Bescheid wissen, dann lade ich es mir runter, weil auf meiner SSD ist halt immer nur begrenzt Platz. Ja. Daher, ja. Genau. Aber ich sag mal auch zu dritt, ist es schon spannender als zu zweit, weil wenn ich mich Blitz, so an, geil. Ja, wenn ich mich so an die Zeiten erinnere, wo wir das auch noch so ein bisschen mit Uli gespielt haben und wir uns einfach nur gegenseitig getrollt haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du das warst, Tim oder Uli. Irgendwer von euch hat sich dann immer ein Fahrzeug bestellt und das kam mir dann per Helikopter an. Und ich habe mich da mal drunter gestellt, sodass das Ding nicht landen konnte und Uli ist dabei komplett ausgerastet. Nee, weil, einfach nur wir hatten einfach bloß den Helikopter bestellt, dass der uns abholt. Oder so, genau. Aber wenn man sich das Fahrzeug an sich wird ja so geliefert. Genau, aber wenn man sich drunter gestellt hat, dann konnte der nicht landen und nach einer gewissen Zeit ist der einfach wieder weggeflogen. Aber Uli hat dafür Geld ausgegeben, oder Tim? Oh, wir müssen mal so ein paar Heiß zusammen machen irgendwie. Wir müssen zwar dann leider ein paar Randys mit ins Boot holen. Ich weiß nicht, weil einige sind ein oder zu zwei, sechs. Ja. Ich weiß nicht, zu sechs sind die, glaube ich, teilweise. Dann brauchen wir, glaube ich, drei Randys, außer wir finden noch ein paar Dudes von dir oder von Tim, die mitspielen würden. Also einen hätte ich, glaube ich, noch. Wäre geil. Das ist das Einzige, was man ertragen muss, seine Stimme. Weil da geht es um Don Silvio, der ist nämlich erst 15? Ja. Der ist erst 15. Was, 10? 15. Und seine Stimme. Ich wollte gerade sagen. Ja. 10? Ah, okay, oder er darf das Spiel fast spielen. Es sind ja nur 8 Jahre dazwischen, mein Gott. Ja, doch. Doch. Ja, also mein kleiner Bruder ist älter. Ja. Okay. Und nee. Die Stimme von ihm ist halt so gefühlt noch nie im Stimmbruch gewesen. Also ist er gerade mit einem Stimmbruch, ja. Genau. Sehr schön, freut mich. Ja. Aber dabei. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus an den Mann mit dem Stimmbruch. Also der Silvio, der hört auch unseren Podcast. Ja, perfekt. Und also Nico heißt er eigentlich. Ja. Und Nico hat zu viel Geld, deswegen egal was wir spielen wollen, der kauft sich das Spiel und zockt das mit uns. Dann hat er bestimmt auch einen richtig hardcore hammergeilen PC am Start. Ich glaube, der hat sich sogar letztens erst einen geholt, so ein Trident PC von was war das? Wie heißt die Firma? Origins. Ja. Ich glaube. Warte mal. Es gibt Origins PC. Ist von MSI direkt. Ah, von MSI. Mein Monitor. Mein Monitor ist von MSI. 100 Hertz, ultra-wide, 21:9, 2K. Also ich sehe hier eigentlich, das könnte Zeit sogar sein, weil er meinte, er hatte auch eine RTX 2080. Also wird das vielleicht ja sein. Boah, der hat ordentlich Kohle ausgegeben. Ja, MSI Gaming PC, Intel i7 9700K, das wird er, glaube ich, sein. 2500, das passt auch. Ja, also was geht denn ab? Der Nico, der wohnt nämlich in Österreich und hat, sage ich mal, wohlhabende Eltern. Er kriegt kein Taschengeld an sich, aber er kriegt halt Kindergeld und sowas alles und das ist wohl in seinem Verhältnis relativ viel, wovon er normalerweise nicht viel ausgeben muss und deswegen spart er sich das halt für so teure Sachen. Ey, ganz ehrlich, das hätte ich, also boah, hätte ich mir damals den harten Gamer-PC gekauft, wenn ich das gehabt Witz, hätte. Alter. Aber nee, also ehrlich, Mann, hätte ich ja mal ganz genauso, also kann ich ja wohl vollkommen verstehen. Ja. Ich habe das halt während der Ausbildung dann gemacht. Während der Ausbildung habe ich halt dann über die Zeit zusammengespart. Es war dann erstmal ein PC für 700 Euro und den habe ich dann immer geupgradet. Irgendwann, also inzwischen ist halt, ich habe jetzt schon seit 2,5 bis 3 Jahren nicht mehr geupgradet, aber es ist immerhin noch ein i7-6700K mit 4 GHz pro Kern, 8 Threads. Eine GTX 1080 Ti mit 11 GB VRAM. Ja, das ist doch gut. Ja. DDR5X-Speicher. Ja, Alter, die war zu dem Zeitpunkt brunsteuer. Ja, klar, 1080 Ti ist, aber glaube ich auch selbst jetzt mit den RTX, die draußen sind, ist das, glaube ich, auch nicht so viel günstiger geworden. Die Sache ist die, dass sie jetzt im Ausverkauf, du kriegst sie nicht mehr im neuen, weil halt einfach die RTX, also weil Nvidia das ja immer so macht, dass sie die alte Generation dann komplett auswechseln, beziehungsweise welche jetzt noch drinstehen sind, glaube ich, soweit ich weiß, die 1660, das war wieder so ein Zwischenmodell, was die 1070 eine Zeit lang ersetzen sollte, oder die 1660 Ti. Aber die RTX 2070, die 2080 und die 2080 Ti, beziehungsweise die Super-Varianten davon, die vor ein paar Wochen rauskamen, die haben halt jetzt komplett das alles ersetzt. Pascal-Generations-Grafikkarten, also die aus der 10er-Reihe, die gibt es in der Hinsicht nicht mehr. Das heißt, du kannst sie nur gebraucht kaufen und da kriegst du eine 1080 Ti so zwischen 550 und teilweise 1200 Euro, einfach deswegen, weil sie für bestimmte Custom-Modelle lächerlich überteuerte Preise machen, wo sich natürlich auch kein normaler Mensch kaufen würde. Da, für 1200 Euro kannst du dir auch eine RTX 2080 Ti kaufen, was ich persönlich aber auch bescheuert finde, weil einfach die Preis-Leistung, ich kenne mich halt inzwischen relativ gut mit Hardware aus und kann dir sagen, eine RTX 2080 Ti ist absoluter Schwachsinn im Preis-Leistungs-Point. Die 1080 Ti war damals doppelt so gut wie ihr Vorgänger, die 89 Ti. Die RTX 2080 Ti ist nicht ansatzweise doppelt so gut wie die 1080 Ti und kostet aber, ich glaube, an die 50% mehr als ihr Vorgänger. Du musst es so sehen, 800 Euro hast du damals gezahlt für die 1080 Ti und hast die doppelte Performance von der vom Vorgänger-Flaggschiff gekriegt. Mhm. Und jetzt zahlst du 1200 Euro. Für die gleiche Leistung, mehr oder weniger. Nein, um Gottes Willen. Natürlich ist die 2080 Ti besser als die 1080 Ti. Aber zu welchem Verhältnis sie besser ist und welchen Preis sie dafür bietet, das ist das, was ich halt erschreckend finde. Ich bin halt jetzt 3-4 Jahre schon relativ gut drin im Grafikkartenmarkt. Ich bin ja zurzeit auch ein großer Verfechter von Radeon-Grafikkarten, weil die Dinger immer besser und immer günstiger werden. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, von den Flaggschiffen von Nvidia, wie zum Beispiel der 2080 Ti, halte ich nicht viel. Es ist keine schlechte Grafikkarte, um Gottes Willen. Aber es ist eine im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das definitiv. Ja. Also, es ist halt, man bezahlt quasi einfach für Nvidia nochmal mehr drauf. Also für du zahlst für das Raytracing. Du zahlst für die Technik, die es derzeitig aber noch nicht in allzu vielen Spielen gibt. Du zahlst einen riesenhohen Preis, einfach deswegen, weil es neu ist. Das kann ich irgendwo verstehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, 1200 Euro, nicht mal die erste Titan von Nvidia, die vor 5 oder 6 Jahren veröffentlicht wurde, noch in der Maxwell-Generation oder sogar in der Kepler, ich bin mir nicht mehr sicher, die hat damals 1000 Euro gekostet. Und es war damals so, ja, wenn du dir das kaufst, dann brauchst du dir für die nächsten 6-7 Jahren keine neue Grafikkarte mehr kaufen, so nach dem Motto. Ja. Und die RTX 2080 Ti, welche sich ja noch im Normalverbraucherfeld bewegen soll, kostet jetzt 200 bis 300 Euro mehr als damals eine Titan. Es ist absolut lächerlich. Also die Preise sind meiner Meinung nach ein absoluter Witz und keiner sollte derzeitig zu einer 2080 Ti greifen, nur weil er das Geld hat. Ja. Meiner Meinung nach. Also echt, da soll er sich lieber Ostport anhören und eine Vita-Cola trinken. Das ist wesentlich besser. Ist auch gesünder. Und günstiger. Und wesentlich günstiger. Das stimmt. Da kommt es insgesamt besser weg. Und auch da kann Tim wieder mitreden, weil das kann er auch so bestätigen, ohne dass er jetzt irgendwie Ahnung von den ganzen Grafikkarten hat. Tim, was sagst du? Vita-Cola und Ostport oder RTX 2080 Ti für 1300 Euro? Ganz klar die Grafikkarte. Nein, natürlich nicht. Natürlich die leckere, spritzige Vita-Cola. Vita-Cola. Stimmt, der spritzige Ostport. Der lecker spritzige Ostport. Tim, wie geht's dir? Ja, angenehm. Ein bisschen müde? Angenehm. Ein bisschen, ja. Nee, ich habe eigentlich eher Hunger. Das ist gerade so mein Problem. Beziehungsweise ich hätte auch noch richtig Bock auf einen geilen Kaffee, den ich mir gleich gönne. Oh, aber wie hast du es vorhin betitelt? Das schwarze Gold? Das schwarze Gold. Ja, oh, nice. Gehört, ja. Zusammen schneiden. Yeah. Ach, das habe ich dir noch gar nicht geschickt, ey. Nee, ich spiele euch das jetzt einfach mal kurz hier rein und das kommt dann vielleicht auch in der Folge irgendwie mit rein. Das sind 7 Minuten, gönnt euch hart. Ja, also nehmt es wirklich mit Genuss. Ja. Weil sowas, was ihr jetzt gleich hören werdet, das. Wer von euch zwei Hübschen? Ja? Wer von euch zwei Hübschen tut es dann eigentlich, das überhaupt schneiden? Also ich sag mal, Video schneide ich, Audio schneide Tim. Alles klar. Alles klar. Also alles, was auf Spotify, iTunes, wie auch immer hochgeladen wird, das ist Tims Steckenpferd und ja, ich mache dann halt das bisschen YouTube noch, genau. Ja, cool. ich weiß nicht, also was ich halt immer nur wichtig finde, dass man sich ab und zu mal zwischendurch erfrischt und einfach eine Vita-Cola trinkt und entspannt, dabei einfach diesen zitronigen Geschmack auf der Zunge zergehen lässt. Denke ich auch, deswegen appelliere ich an euch, Leute, Vita-Cola, probiert's aus, wenn ihr es noch nicht getan habt, kommt von mir aus auch gerne mal im Osten vorbei, Vita-Cola schmeckt echt gut, klingt auch ehrlich gesagt auch nichts anderes, ich kenne auch tatsächlich nichts anderes, ja. Ich wasche mich sogar mit Vita-Cola, neuerdings, ja. Putz mir damit die Zähne. Hast du gerade verstanden, ich schlafe auch neuestens mit meiner Vita-Cola. Er steckt immer noch in einem Flaschenhals fest, Alter. Ich kriege ihn nicht mehr raus. Jesus Christ. Aber jetzt nochmal zu dem Thema Intro und so. Ich würde euch jetzt trotzdem gerne noch diesen 7-minütigen Zusammenschnitt einfach mal, dass wir uns das alle zusammen nochmal anhören und richtig schön genau, genießen. Genau. Na, oh Gott, dann los. Ja, let's go. Also dann ist ab jetzt 7 Minuten Schweigefuchs angesagt. Hast du den schon geschickt? Nee, ich spiele den jetzt direkt hier ab. Wir hören uns den jetzt direkt an und nach den 7 Minuten können wir gerne darüber diskutieren und philosophieren, was man damit Schönes machen kann. Okay, let's mach go. Mal. Übelst nice. Es ist einfach viel zu dolle, ey. Ah, nee, ey. Oh, ich habe ein paar Tränchen gerade rausgedrückt beim Lachen, ey. Ein paar Würste. Wo bleibt denn jetzt der Henning? Wir können mal langsam noch irgendwie so ein Verabschiedungsding. Ist Henning weggegangen? Zelebrieren. Hab ich gar nicht gehört. Henning! Henning ist leider im Moment nicht aufzufinden. Ich glaube, der macht gerade Mittagspause. Und trinken Kaffee. Okay, auf jeden Fall, ja, dann verabschieden wir uns schon mal, denke ich. Tschüss, Thomas. Auf Wiedersehen. Und klickt auf Tims Eichel, um immer mit dabei zu sein. Genau. Also aktiviert die Glocke. Hashtag zum Ende, weil das hat ja das letzte Mal gut geklappt, zumindest mit Lisa. Stimmt, ja, mit einer Person. Hey, danke Lisa, danke, dass du wenigstens ein Fan bist, der da mitgemacht hat. Die anderen waren einfach nur zu toll. Ja, nee, das war jetzt auch ernst gemeint. Das war wirklich ein ernst gemeintes, nettes, liebes Dankeschön an sie. Erstmal danke Lisa. Hashtag für diese Folge ist Vita-Cola, hätte ich gesagt, oder? Hashtag Vita-Cola. Vita-Cola Black. Nee, einfach nur Vita-Cola. Gut, ja, Vita-Cola. ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall jetzt öfters mit Henning. Fast jedes Mal, denke ich mal dann. Also wenn wir es hinkriegen, immer zu dritt zu sein. Ja. Denn abgegrüßt mit Pferdefüß. So. Mal sehen, Leute. Tschüss. Tschüss. Kleiner Nachtrag. Aber Henning muss sich noch verabschieden. Ja, stimmt. Also, vielen Dank und gute Nacht. Nein. ich, ja. Ja. Leute. Fuck, Alter, das werden. Das, boah, da muss eine Menge geschnitten werden. Ich sehe es jetzt schon. Leck mich am Arsch. Ja, ich denke mir was aus. Warte mal. Mach mal. Ah, nee, komm. Nee, einfach. Also, ja. Leute, macht's gut, haut rein. Fliegen kann so schön sein. Trinkt Vita Cola. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Andi, dein Spruch jetzt? Was?